Sozusagen, genau, wir machen sozusagen jetzt so ein bisschen Geschichte der Arbeiterinnen-Jugendbewegung, Fred und ich, und versuchen so die Entwicklungslinien zu zeigen. Was immer wieder vorkommt, aber jetzt nicht explizit Thema ist, ist die Geschichte der Arbeiterbewegung, also der Erwachsenenorganisation. Und im Prinzip ist das ein gespaltenes Verhältnis, was da immer existiert. Also sowas wie offizielle Jugendvereine gründen sich relativ spät erst, weil es in Deutschland verboten ist, sehr lange sich politisch zu engagieren, wenn man unter 18 Jahren ist. Und Arbeiterjugend die längste Zeit eigentlich bedeutete Leute bis 18 Jahren. Und genau, und das ist gleichzeitig so, das beginnt und ist dann so ein sehr wechselvolles Verhältnis. Also es ist ein ganz lange immer so, dass eigentlich sowas wie die Jugend, das Anhängsel und die Nachwuchsorganisationen der Arbeiterparteien sind, also erst der SPD, dann aller Arbeiterparteien, und da so ein sehr wechselvolles Verhältnis zu den Parteien und offiziellen Organisationen selbst existiert, weil die Frage der Selbstständigkeit der Jugend nicht nur durch sowas wie gesetzliche Vorgaben, man darf sich nicht politisch engagieren, also durfte nur kulturelle Veranstaltungen machen und sowas, und die durften auch nicht zu politisch sein, also keine Ahnung. Bis 1918. Genau, bis 1918. Also man durfte einen Abend zu Heinrich Heine machen, aber wenn man politische Gedichte von Heinrich Heine vorgelesen hat, musste jemand Schmiere stehen, ob nicht die Polizei kommt, weil sozusagen die politischen Gedichte von Heinrich Heine durfte man nicht vorlesen an dem Abend. Und so ist sozusagen das Verhältnis auch, dass in der Regel das eigentlich so war lange, und das hält sich auch so bis in die 60er Jahre, dass die Parteien gegenüber den Jugendorganisationen sehr stark den Anspruch haben, dass die keine eigenständige Politik machen dürfen oder sollen, sondern halt also im Prinzip von oben, von den Erwachsenenorganisationen, der Kurs vorgegeben wird und das an die Kinder weitergegeben wird. Das ist je nach Organisation mal stärker, mal schwächer und führt halt zu zahlreichen Konflikten, besonders stark so im Ersten Weltkrieg, wo es so ist, dass die Arbeiterjugendorganisationen halt ganz massiv zu denjenigen gehören, die den Widerstand gegen den Ersten Weltkrieg organisieren, während die Erwachsenenorganisation, also die SPD und die Gewerkschaften damals, halt auf Kriegskurs geht. Und nur eine Minderheit der Erwachsenen, im Prinzip die Jugendlichen, unterstützt, die die Mehrheit der Bewegung eigentlich stellen. Sozusagen, und genau, also nur sozusagen so für den Hintergrund, das ist immer, also genau, also das hängt schon zusammen und wir versuchen so ein bisschen den Zusammenhang darzustellen, geht aber in erster Linie um die Jugendorganisation. Und das war zum Beispiel auch, also das war auch das gleiche Verhältnis bei der Freien Arbeiterinnenunion, wo man ja eigentlich denken könnte, dass es da ein bisschen anders ist. Da gab es auch kein Verständnis dafür, dass irgendwie die Jugend selbst organisiert dann aktiv wurde. Auch nochmal sozusagen interessant, bevor es losgeht, vielleicht, dass sozusagen sowas wie eine eigenständige Jugendbewegung ist auch gar nichts, was bekannt gewesen wäre unmittelbar früher. Also das beginnt auch erst so Anfang des 20. Jahrhunderts, dass innerhalb der bürgerlichen Jugend oder sowas wie Phase Jugend überhaupt erst innerhalb des Bürgertums entsteht als eigenständige Lebensphase und das eigentlich für die Arbeiterjugend gar nicht bekannt ist. Also lange spricht man von zwei unterschiedlichen Sachen, wenn man Jugendbewegung und Arbeiterjugend meint. Und Jugendbewegung meint so den bürgerlichen Teil, Wandervögel, raus in die Natur, sozusagen natürliches Leben und solche Sachen. Und das ist sozusagen bei der Arbeiterschaft gibt es sowas wie eine eigenständige, von den Erwachsenenorganisationen unabhängige Jugendbewegung gar nicht ganz lange. Und das sozusagen entwickelt sich dann erst so 1819, 1820 sozusagen aus politischen Gründen nach dem Ersten Weltkrieg. Und sozusagen, das sollte man vielleicht auch... 1920 sozusagen entwickelt sich das erst aus politischen Gründen sozusagen, die da gegeneinander stehen. Aber sowas wie Jugend als Phase ist halt auch noch gar nicht so alt von der Idee, sondern das ist ein relativ neues Phänomen. Und es ist gerade so, dass also sowohl in den konfessionellen Jugendorganisationen als auch sowas wie, also es gibt eine ganze, so kaisertreue Jugenden, deutschnationale Jugenden und so, und die sind alle sozusagen, das sind alles Organisationen, die politisch von Erwachsenen gemacht werden für junge Menschen, aber die nicht sowas wie Jugend als eigenständige Lebensphase eigentlich in den Blick nehmen. Und auch nochmal interessant ist, wenn wir sozusagen von Arbeiterinnen-Jugendbewegung sprechen, obwohl zum Beispiel die organisierte Arbeiterbewegung sehr groß war zwischenzeitlich immer, also sozusagen sehr stark gewachsen ist da in der Anfangszeit, ist so, dass die Arbeiterjugendbewegung eigentlich vergleichsweise klein, wenn man verglichen mit den offiziellen Jugendorganisationen, also in solchen deutschen nationalen Jugendorganisationen, die die Jugend für den Krieg vorbereitet haben und so, waren von 1914 zehnmal so viele Jugendliche organisiert wie in der Arbeiterbewegungsjugendorganisation, also sozusagen in den Vereinen der Arbeiterjugend. Das heißt, sozusagen, es ist eigentlich auch immer ein relativ kleiner Teil, auch wenn sozusagen die Zahlen verglichen mit dem, wie man sich heute vorstellt, wie groß sind eigentlich so Arbeiterjugendorganisationen oder so, wieder sehr groß ist. Also so, genau. Aber es ist sozusagen immer nur ein kleiner Teil der Jugend selbst sozusagen unter denen, die halt, also nicht mal alle Kinder von denen, die in proletarischen Erwachsenenorganisationen waren, in der Gewerkschaft, in den Arbeiterparteien, in deren Umfeldorganisationen waren, in diesen Jugendorganisationen aktiv. Also. Wobei ich denke, dass bei den Arbeiterjugendorganisationen dafür dann der Organisationsgrad dann auch stärker war. Also die ersten Gruppen gründen sich Anfang des 20. Jahrhunderts. 1904 wird allgemein als so Gründungsdatum angegeben. Und zwar gibt es da auch ein Ereignis. Es ist ja damals so, dass das Züchtigungsrecht von den Eltern auf die Lehrmeister überging bei den Leuten, die in Betrieben gelernt haben. Das heißt, wenn du einen Lehrer gemacht hast, war es nicht nur in der Regel so, dass du kein Gehalt bekommen hast oder nur einen ganz kleinen Lohn, und sozusagen, sondern in der Regel mussten deine Eltern Lehrgeld zahlen dafür, dass du eine Ausbildung machen konntest. Und es ist aber auch so, dass sozusagen die Erziehungs- und Züchtigungsrechte vom Vater an den Betrieb übergegangen sind. Das heißt, der Lehrmeister konnte dich verprügeln und dort ist keine Möglichkeiten, dagegen rechtlich vorzugehen. Und so, das war sozusagen, das war seine Erziehungsaufgabe im Rahmen der Ausbildung, die denen sozusagen zufiel, den Leuten. Und das hat dazu geführt, dass ziemlich harte Verhältnisse in vielen Ausbildungsbetrieben herrschten und oftmals zu Misshandlungen durch die Meister kamen der Lehrlinge. Und 1904 ist so, dass ein Lehrling hat sich dort erhangen, ist im Grunewald, glaube ich, ist da gefunden worden von Passanten, und dann sozusagen im Nachhinein ist rausgekommen, dass der halt schwer misshandelt wurde vom Meister, das nicht mehr ausgehalten hat. Das war nicht das erste Mal, aber sozusagen das war ein Mal, wo sozusagen das Große in der Presse war auch ein bisschen, und woraufhin sich halt erste Lehrlingsvereine gegründet haben von Arbeiterjugendlichen, die sich zusammengeschlossen haben mit dem Ziel, was an ihrer rechtlichen Situation zu machen und sich zu unterstützen gegen ihre Lehrmeister. Abwechselnd, genau. Auch insgesamt war die Lage junger Arbeiterinnen und Arbeiter im Kaiserreich ziemlich schlecht. Also so die Ungelernten mussten ohnehin in die Fabriken. Viele der Gelernten wurden als billige Arbeitskräfte in den Ausbildungsbetrieben eingesetzt, haben danach auch, also sind da auch nicht übernommen worden, sondern mussten auch in die Fabriken gehen. Wie gesagt, es gab kein Geld dafür, meistens Lehrbetrieb, man musste im Haushalt des Meisters leben. Genau. Und sozusagen, es gab sozusagen dann bis, also 1904 haben sich die ersten Vereine gegründet und 1908 gab es dann das Reichsvereinigungsgesetz, das verboten hat, dass Jugendliche sich zu politischen Organisationen zusammenschließen. Worunter dann aber so deutschnationale oder Wehrverbände etc. nicht gefallen. Es ging da einfach nur um die Arbeiterjugendbewegung. Ich habe mal ein schönes Bild mal rausgesucht von damals Arbeiterjugendlichen. Wie man auch sieht, so, es waren eigentlich ganz normale Leute. Sonntagskleidung halt, ne? Also so. So genau, so mit dieser Sonntagskleidung, vielleicht, man sieht ja auch, das ist sozusagen auch im Grün, ne? Und sagen, dieses gibt so eine ganz lange Tradition eigentlich, dass man neben den wöchentlichen Treffen eigentlich sonntags zusammen, das war der einzige freie Tag, also gab ja bis in die 70er Jahre hinein, gab es ja 6-Tage-Woche eigentlich zum Arbeiten, also war Samstag war ja auch noch Arbeitszeit so. Das hat sich erst in den 70er mit dieser Kampagne Samstags gehört Fatimia. So, gab es so eine große Kampagne halt vom DGB, da hat sich das erst geändert. Und war halt so, dass Sonntag war der einzige freie Tag und der ist von vielen dazu genutzt, also wenn keine Schichtarbeit war oder so, ne, in den Fabriken, und ist von vielen dazu genutzt worden, halt rauszufahren ins Grüne, also gerade von Arbeiterjugendgruppen. War gar nicht jetzt unbedingt wegen Naturverbundenheit oder so, sondern einfach, weil die Städte sehr dreckig waren, sozusagen die unter sehr schlechten Lebensbedingungen gelebt haben. Und dann sozusagen dieses raus ins Grüne fahren als Möglichkeit sozusagen so ein Kontrastprogramm dazu geboten hat und dann halt in Sonntagskleidung. Genau, das Ganze läuft so bis 1914, also dazu muss man sagen, von 1914, es gibt im Prinzip nur eine Arbeiterbewegung bis dahin, also das ist sozusagen die SPD mit ihren Umfeld- und Vorfeldorganisationen und die Gewerkschaften, was anderes gibt es nicht, auch Gewerkschaften und SPD stehen in einem sehr engen Kontakt zueinander, auch wenn es so ist, dass so eine organisierte Arbeitsteilung zwischen sozusagen eine organisierte Arbeitsteilung gibt zwischen, die Gewerkschaften kümmern sich um den ökonomischen Kampf und darum, dass die Leute Arbeiter sind, und die Sozialdemokratie kümmert sich um den politischen Kampf und darum, dass die Arbeiter Sozialdemokraten sind. Also sozusagen, es gibt keine Vorstellung von, dass das, also das wurde nicht besonders viel zusammengedacht. Also sozusagen als Arbeiter war man Gewerkschafter und als Sozialdemokrat war man in der Partei sozusagen. Man sollte als Arbeiter zwar Sozialdemokrat sein, hat sich dabei immer politisch gedacht und eher an sowas wie Staat und Ämter und Schöffengerichte und sowas und so. Das sozusagen bis 1914 eigentlich wächst sehr stark auch die sozialdemokratische Arbeiterbewegung. Also die einzigen, die damals schon nicht mehr Teil dieses Flügels der Arbeiterbewegung sind, sind eigentlich die Anarchisten, die schon so in den 1890er Jahren viele dann und das verlassen. Aber sonst eigentlich sind alle ganz, also von irgendwelchen deutschnationalen Staatstümlern bis hin zu den ganzen Kommunistinnen und Kommunisten, Reformern, sozusagen die Leute, die in Verwaltung arbeiten, also sozusagen, die sind alle in einer Partei damals noch. Und genau, und die Jugendbewegung entsprechend auch, also Sozialverein, nee, wie ist das, Zentralstelle, der Arbeiterjugendverein ist das, also gab sozusagen sowas, war nicht ein organisierter Verband, aber es gab sowas wie eine Zentralstelle für alle, die eine Zeitung rausgab, sozusagen mit den Leuten in Kontakt geblieben ist und so. Und die hatten auch keinen gewählten Bundesvorstand oder sowas, sondern halt von der Partei wurde jemand ernannt, der diese Zentralstelle halt vorsaß und dann in Kontakt zu den Arbeiterjugendvereinen gehalten hat. Und 1914 beginnt dann der Erste Weltkrieg. Und mit dem Ersten Weltkrieg kommt es auch zur Spaltung der Arbeiterbewegung eigentlich. Also so 1914 ganz früh sozusagen bildet sich innerhalb der SPD schon die Gruppe Internationale, aus der dann die Spartakusgruppe und später der Spartakusbund wird. Ein bisschen später, also genau, Fried hat hier mal so eine Übersicht erarbeitet im Prinzip. Und also sozusagen, das dividiert sich so auseinander. Also die ersten Leute, die anfangen, gegen den Kriegskurs offiziell Partei zu nehmen, das sind die Leute Spartakusbund, internationale Kommunisten aus Bremen, Lichtstrahlengruppe und so, also so kleine Splittergruppen eigentlich, die schon beim zweiten Abstimmung für die Kriegskredite dagegen stimmen. Also das sind Leute wie Karl Liebknecht oder Otto Rühle, die sozusagen da die Zustimmung verweigern und die mit Rosa Luxemburg und anderen Leuten sich dann in so einem ganz kleinen Bund zusammentun. Am Anfang sind das super wenig Leute, also Karl Retzlaff beschreibt das an einer Stelle, so dass seine Gruppe, das waren irgendwie 5 Leute, die sich in Berlin-Moabit für den ganzen Bereich Berlin-Moabit getroffen haben, obwohl da ja große, also sozusagen, da waren große Fabriken mit tausenden Arbeitern, ne? Also AEG hatte da ein großes Werk und so und Munitionsfabriken waren da. Aber es war halt nur eine Gruppe von 5 Leuten am Anfang, gab ein paar, die größte waren, aber im Prinzip war es ein sehr kleiner Kreis. 1915 dann, glaube ich, so, gibt es sozusagen die nächsten Leute, die das nicht mehr mitmachen, das sind Leute wie Hugo Haase. Und solche Leute, die gründen die USPD als eigene Partei, die sich unabhängig macht von der SPD. Das lief damals so, da wurden die Parteibücher eingezogen, wurde übergestempelt, ne? Und dann sozusagen war nicht mehr SPD, stand auf dem Parteibuch. Dann sozusagen kam einer vorbei, hat gesagt, ja, willst du in der USPD mitmachen oder SPD? Und sozusagen hat versucht, den Genossen zu überzeugen, ja, komm in die SPD, komm in die USPD und so. Das geht doch nicht so, wie die das machen. Falls die Leute dann Mitglied werden wollten in der USPD, Parteibuch eingesammelt, Stempel drauf, USPD sozusagen vorne. Und dann war das Parteibuch umgewidmet. An welchem Konflikt hat sich das jetzt bei SPD-USPD festgemacht? Auch am Krieg, aber sozusagen es war der gemäßigtere Flügel einerseits und man muss sagen, der Spartakusbund hat sehr viele linke Intellektuelle der Partei versammelt, so, also solche Leute wie Luxemburg, Liebknecht und so, die in Zeitungsredaktionen saßen, auch die Bremer Linksradikalen, die diese internationalen Kommunisten gegründet haben, Lichtstrahlengruppe und so, die auch sozusagen dann diese Spartakusbriefe geschrieben haben als größtes Ding. Und zu den Arbeiterjugendlichen dazu gestoßen sind, von den Leuten, die da was gemacht haben, waren aber eher so die die linken Intellektuellen der Partei, die das so vorangetrieben haben. Und die USPD ist dann von bisschen gemäßigteren Reichstagsabgeordneten gegründet worden, so von der SPD auch. Die haben aber zum Beispiel eine sehr breite Unterstützung in der Berliner Arbeiterschaft gehabt. Also zum Beispiel die revolutionären Obleute, die in der Revolution in Berlin eine sehr große Rolle gespielt haben in den Betrieben. Also dadurch, dass die Gewerkschaften am Krieg sich beteiligt haben und zum Krieg auch aufgestachelt haben, die Leute, und auch so gegen politische Agitationen gewettert haben gegen den Krieg und die Leute kontrolliert haben, dass sie nicht gegen den Krieg sprechen, so haben sich halt in den Betrieben sowas wie Vertrauensleute gebildet, halt der Arbeiter, die gewählt wurden und zwar Gewerkschaftsmitglied sein mussten, aber von den bürokratischen Strukturen der Gewerkschaft unabhängig waren. Und das ist das Zweite, was heute gibt es auch noch, das ist hier Betriebsvertrauensleute, ne, gibt es ja immer noch, also so einen ganz gemäßigten Punkt. Das hat sich damals so gebildet, jenseits der Gewerkschaftsbürokratie, dass Betriebe halt sich Vertrauensleute gewählt haben und viele von diesen Positionen sind im Laufe des Krieges halt mit Kriegsgegnern besetzt worden. Und aus denen sind dann das entstanden, was dann so während der Novemberrevolution revolutionäre Obleute hieß. Also Betriebsvertrauensleute in den Großbetrieben, die revolutionär gegen den Krieg eingestellt waren. Und die waren, also Ernst Däumig und solche Leute, und Däumig und solche Leute, und die waren sozusagen Teil der USPD. Und der Spartakusbund dann ist auch in die USPD gegangen später. Also der war ja erst eine Arbeitsgemeinschaft in der SPD, hat sich dann auch der USPD angeschlossen, mit der Bedingung, dass er aber eigenständig arbeiten kann weiter. Vorteil davon war, der Spartakusbund war übelst krass verfolgt, also so, das wurde übelst kontrolliert. Auch in Betrieben wurden zum Beispiel die Leute, wenn sie auf Arbeit gingen, wurden die Taschen durchsucht und die Sachen durchsucht, ob sie Flugblätter vom Spartakusbund dabei haben. Und das waren halt, also darauf standen halt hohe Haftstrafen wegen Hochverrat und so, wenn man da Mitglied war. Und die USPD war aber eine legale Partei und der Vorteil war halt für die Leute vom Spartakusbund, dass sie jenseits der inhaltlichen Agitation halt der Leute im Betrieb, auch wenn sie in der USPD waren, auch offen als USPDler auftreten konnten. Weil als Spartakusbundmitglieder konnten sie ja offen nicht auftreten. Also so, genau. Und MSPD, die Mehrheitssozial-, also USPD, Unabhängige Sozialdemokratische Partei Deutschlands, und MSPD, Mehrheitssozialdemokratische Partei Deutschlands sozusagen, das ist dann das, was übrig bleibt. Interessant vielleicht hier nochmal in der USPD ist, dass die meisten, also dass bei dieser USPD nicht nur die Leute mitgemacht haben, die vom linken Flügel waren, sondern da war die Frage Krieg ja oder nein. Zum Beispiel jemand wie Kuno, der vor 1914 zum linken Flügel der Partei gehörte, so ein Schüler Kautskys war, nach Kautsky dann auch die Neue Zeit als theoretisches Organ der SPD übernommen hat, der ist bei der Mehrheitssozialdemokratie geblieben, während solche Leute wie Bernstein, also der so bekannt geworden ist als Revisionist des Marxismus innerhalb der SPD und so, und auch Kautsky als Zentralist, die sind in die USPD gegangen. Also sozusagen ist das keine Bruchlinie, die da erfolgt ist, wie es oft so dargestellt wird, zwischen linken und rechten Flügel, sondern sozusagen das hat sich mit dem Krieg komplett neu gemischt, und da sozusagen gab auch ganz viele so Reden über Kriegssozialismus, dass da jetzt der Sozialismus kommt mit sozusagen. Jetzt gibt es, also dann wurden Lebensmittelkarten ausgeteilt zum Beispiel und sozusagen Sachen rationiert und so, ne, durch den Krieg. Und dann sozusagen haben Leute aus Gewerkschaften und SPD Artikel veröffentlicht, in denen sie gesagt haben, ja, jetzt kriegen schon alle das Gleiche zu fressen sozusagen. So sind wir auf dem Weg zum Sozialismus. Also sozusagen, oder jetzt ist der Staat derjenige, der befiehlt, was in den Unternehmen produziert wird, nämlich Munition und Granaten. Guck mal, wie wir schon auf dem Weg zum Sozialismus sind. Also so, solche Sachen waren übelst, also das war ein übelst großes Thema halt. Und das war nicht so, dass jetzt auch die anderen, also die Gewerkschaften oder die SPD gesagt haben, ja, mit Sozialismus haben wir nichts mehr zu tun, sondern die haben gerade den Krieg auch als Weg zum Sozialismus dargestellt. Und der Spartakusbund hat das halt ganz massiv bekämpft. Und mit dem Spartakusbund und der USPD hat auch große Teile der Arbeiterinnen-Jugendbewegung, die dagegen was unternommen haben, also die sich da auf die Seite der Kriegsgegner geschlagen haben. Also dazu muss man wissen, es gab noch kurz vorher internationale, also Beschlüsse der Internationale, die gesagt haben, nein, wenn es zum Krieg kommt, müssen alle Arbeiterparteien der unterschiedlichen Länder dazu aufrufen, nicht in den Krieg zu ziehen und sowas. Und die SPD hat noch so bei den ersten Anzeichen von Krieg, ganz am Anfang hat der Parteivorstand auch noch so eine Resolution veröffentlicht gegen den Krieg und gesagt, nein, wir ziehen nicht für österreichische Interessen in Krieg und sowas. Und die jungen Leute haben den Wechsel gar nicht verstanden. Also sozusagen, das war gar nicht so, dass die großartig theoretisch gebildet waren oder so, aber Sozialismus hieß, gerade für große Teile der Jugend, sowas wie Gerechtigkeit, Humanität, Frieden und sowas. Und all solche Punkte sahen sie verraten in so neuen Sozialismusvorstellungen des Parteivorstandes und der Kriegshetze, Kriegskrediten und sowas. Und das hat ja halt zu großen Teilen in die Reihen des Spartakusbundes getrieben, ohne dass jetzt interessanter, also ohne dass da besonders große inhaltliche Auseinandersetzungen in vielen Punkten schon hintergestanden waren. Also Herzlauf und andere schildern das so, man sozusagen, die Leute haben bis 1918 oder so, haben die auch gar nicht Marx oder Engels gelesen, von denen wusste man gar nichts, oder Kautsky, was ist mit der Revolution oder so, sondern das war eher so eine kulturelle Bildung, die man mitgenommen hatte in den Organisationen der Arbeiterbewegung. Literaten hatte man gelesen, über Kultur diskutiert und sowas. Und darüber, wie eine neue Menschheit geschaffen werden würde, in der friedliches Zusammenleben möglich ist, nach dem Bedarf und den Bedürfnissen, also nach den Bedürfnissen der Leute produziert wird und so, statt für die Profitinteressen großer Unternehmen. Und sozusagen, und die ersten haben sozusagen dann, sind dabei im Spartakusbund dann mit inhaltlichen Sachen in Berührung gekommen. Also zum Beispiel sowas wie regelmäßige Referate und so, die dann in den Gruppen gehalten wurden. Also eigentlich wurde so verteilt, jede Gruppe, jedes Treffen sozusagen, jede Woche musste jemand anders aus der Gruppe ein Referat über irgendwas halten. Und das konnten halt politische Themen sein, aber auch andere Sachen. Oder die USPD hat da eine Parteischule eingerichtet in angemieteten Räumen, wo man einmal die, also wo so verschiedene Kurse kamen und die Arbeiterjugendlichen zusammenkamen und dann wurden halt so Vorträge vor denen gehalten über Kriegsentwicklung und solche Sachen. Ja, wichtige Treffen. Ich hätte noch eine Frage, die jetzt ein bisschen schon zurückliegt. Aber hat das Entstehen so einer Arbeiterjugend oder Jugendbewegung auch so ein bisschen was mit dem Fordismus zu tun, dass diese Leute auch erstmal eine ökonomische Stellung einnehmen konnten, halt konsumieren konnten und so weiter, die Möglichkeit dazu hatten, bevor sie dann als einzelnes Objekt so gesehen wurden, bevor sie sich organisiert haben? Ich glaube, das ist halt viel später so, wenn man sich so anguckt, wie sind die Schilderungen der Lebensbedingungen, dann ist es eher so, dass sowas wie täglicher Hunger, schlechte Mietverhältnisse und so eine Rolle spielt. Also sozusagen die größere Rolle spielt als sowas wie eigenständiges Konsum, eigenständiger Konsument, Subjekt sein und so. Das ist eher so in 20er Jahren dann der Fall. Was, glaube ich, ein interessanter Punkt ist, den man immer wieder beobachten kann, ist, dass eine große Rolle innerhalb der Arbeiterjugendbewegung auch so Leute spielen, die sozialen Abstieg hinter sich haben. Gar nicht unmittelbar jetzt, sozusagen, dass sie das großartig erlebt hätten, jetzt irgendwie 12, 14, 15-Jährige, aber die aus Familien kommen, die, als die Kleinkinder waren oder kurz vorher oder sozusagen bis die 10, 12 waren, halt aus dem Bürgertum abgestiegen sind in die Arbeiterschaft und sehr verarmt sind, oft zum Beispiel durch den Tod des Vaters oder sowas. Ne? Der Vater hat ein kleines Unternehmen gehabt, einen Laden oder eine kleine Werkstatt oder sowas. Die Mutter kam auch aus einigermaßen guten Verhältnissen, war in der Regel dann auch einigermaßen gebildet, so hat den Kindern sozusagen Gesundheit dann auch nach dem sozialen Abstieg halt Bildung weitervermitteln können und so. Und das spielt, glaube ich, eine relativ große Rolle, solche Leute. Also sozusagen diese Ab- und das ging auch relativ, also das ging relativ schnell früher. Also so dieses, man hatte halt ein Unternehmen und das ging dann halt pleite. Und was blieb einem dann? Ja, da musste man wegziehen irgendwann, weil man hat keine Arbeit da auf dem Dorf gefunden oder so, zog halt in die Stadt und ist Arbeiterin oder Arbeiter geworden. So, und so hat dann unter sehr schlechten Existenzbedingungen gelebt. Und ich glaube, solche Rolle, also solche Leute, das liest man immer wieder, dass sozusagen die eine relativ, also die, glaube ich, eine relativ wichtige Rolle innerhalb so einer Arbeiterjugendbewegung gespielt haben, weil die einen relativ selbstverständlichen Umgang teilweise hatten mit Bildung, sowas wie Bildung einen relativ hohen Stellenwert für die hatten, anders als jetzt für Leute, die aus dem Kleinbauerntum oder sowas kamen, ne? Also so da irgendwie Landknechte waren oder so, also das gab es ja auch, dass Leute so halb Leibeigene waren noch und dann in die Stadt gekommen sind und so. Und ich glaube, in der Bewegung spielen relativ oft Leute, die aus so verarmten Verhältnissen kommen halt noch. Ja, die Selbstwirksamkeit ist doch dabei, also die eigene, das eigene Erleben einer politischen Wirksamkeit, einer Wirksamkeit überhaupt in der Gesellschaft, ist doch, glaube ich, auch dabei ausschlaggebend für Leute, die es schon erlebt haben, mit Respekt behandelt zu werden, wenn sie in den Laden reinkommen oder so, weil sie vielleicht kleinere Kleidung haben, warum auch immer, oder die einen ganz anderen Habitus besitzen oder was auch immer. Die werden ja anders behandelt, die haben ein eigenes Selbstverständnis davon, was sie erreichen können und geben dann auch nicht so schnell auf wie vielleicht Menschen, die eben ihr Leben lang immer nur mitbekommen haben, dass das, was sie sagen, keine Rolle spielt. Weil die Leute halt, also bei den Biografien, die ich so vor Augen habe, den 4-5, so, wo das so war, dass oft so war, dass die, also es relativ früh war, so als die 3-4 waren oder als sie gerade geboren wurden oder so, also, oder bei einem so mit 12, also so, wo ich nicht abschätzen kann, wie es sozusagen das von der Selbstwahrnehmung, aber ich glaube, so dieses Zuhause, also so dieses, vielleicht so Zuhause, wie man sozusagen, dass man eigentlich was Besseres ist oder was Besseres verdient eigentlich als sozusagen das schlechte Schicksal, was man da hat. Das ist also so. Vielleicht ist es auch einfach, dass dann deine Erziehung in solchen Momenten dich auch noch so prägt, dass du überhaupt noch in der Lage bist, dich zu empören über die Verhältnisse, in denen du lebst. Ja, ich glaube, sowas. Ja. Ja, ich glaube, also so genau, sowas spielt, glaube ich, eine große Rolle. Und halt Bildung, man darf das nicht unterschätzen, so das. Also es ist ein übelst krasses Ding, auch in der frühen Arbeiterjugendbewegung. Also wenn man sich auch mal die Zeitschriften anguckt, zum Beispiel die Arbeiterjugend, die von dieser Zentralstelle herausgegeben wurde, und da haben regelmäßig Leute Gedichte, also man hat das Gefühl, jeder und jeder hat da Gedichte sozusagen, haben Gedichte dahin geschickt in die Zeitung, ne, die dann abgedruckt wurden. Dann ist so, da gab es immer über irgendwelche Literaten, Herder, Goethe, Lessing und sowas, ne, irgendwelche Artikel in der Zeitung. Es gab eine Artikelserie von Karl Schröder zum Beispiel, der hinterher so als Rätekommunist sehr viel noch mit Arbeiterjugendlichen gemacht hat, so eine ganz lange Reihe über Philosophie, wo verschiedene bürgerliche Philosophen, auch Kant und Hegel und so, vorgestellt wurden in Artikelserien und so für die Arbeiterjugendlichen. Und so dieses sich selber Bildung aneignen und zu verstehen, wie die Sachen funktionieren und bessere Menschen werden. Also ich glaube sozusagen diese Vorstellung auch sozusagen, sich rauszuarbeiten aus dem Schmutz, in dem man ist sozusagen, und charakterlich sich zu bilden und geistig sich zu bilden und auch so, keine Ahnung, dieses mit der Vorstellung, ja, der Sozialismus macht uns mal zu Herren der Gesellschaft und wir müssen jetzt schon zeigen, dass wir bessere Herren sind als sozusagen die Bürger. Also dieses, das trifft man auch oft in so Biografien, dass Leute sowas sagen wie, ja, die Bürger sind zwar schick angezogen, haben die besseren Häuser, die besseren Bibliotheken und so, aber geistig sind wir sozusagen der Adel der Menschheit. Also so, sozusagen, das ist so voll das interessante Phänomen, was überall kommt und auch was, also so dieses, was Marx auch sozusagen bringt, es manchmal an so ein paar Stellen, also sozusagen so sich selber bildende Arbeiter als zukünftiger der Adel der Menschheit, der da aus so den schwieligen Gestalten, heißt es einmal so, irgendwie in Grundrissen ist. Also, ja, da sitzen die Arbeiter mit ihren schwieligen Händen sozusagen, diese müden Gestalten, ja, das ist sozusagen, da blitzt der Adel einer neuen Menschheit aus ihnen hervor und so, wie sie da friedlich und freundschaftlich zusammensitzen am Tisch und diskutieren und so. Und also so, ich glaube, so Vorstellungen hat Leute auch krass getrieben. Genau. Die Aufgaben dieser Arbeiterjugendlichen, auch im Spartakusbund interessanterweise, jenseits dieser Diskussionsabende, die die gemacht haben und wo sozusagen auch Leute vom Spartakusbund dann zum Beispiel eingeladen, also oder ältere Genossinnen und Genossen eingeladen haben, die da Referate gehalten haben, war zum Beispiel oft sowas wie, Verteilen von Flugblättern oder sowas. Das haben die ja gar nicht selber geschrieben. Also zum Beispiel die Spartakusbriefe, dieses berühmte Ding, was sozusagen der Spartakusbund verteilt hat an Soldaten und so Zeug so, das ist A, gar nicht in großen Auflagen erschienen und das haben auch nicht die Arbeiterjugendlichen geschrieben, sondern das haben solche Leute wie Rosa Luxemburg, Leo Jogisch und solche, also sozusagen die ganz großen Kader haben das geschrieben. Und sozusagen, dann war die Aufgabe ja eine Druckerei finden, die das druckt, weil man konnte das nicht an eine große Druckerei geben, sondern das waren dann oft Visitenkartendruckereien oder Briefbögendruckereien, sozusagen kleine Druckereien, die das über Nacht an einem Tag gedruckt haben, direkt bezahlt bekommen haben und wo es auch direkt wieder aus der Werkstatt war, damit sozusagen die nicht damit erwischt werden und so. Und weil es auch so war, dass so, wenn sowas gedruckt wurde, dann sind die sozusagen die Polizei, oder die, also so die sozusagen für politische Verfolgung so eine Abteilung, die dafür verantwortlich war, die sind durch die Betriebe gegangen und haben die Schriften sozusagen, also so die Bleisätze der unterschiedlichen Druckereien verglichen mit den Flugblättern, um herauszubekommen, wo das gedruckt wurde, die Sache. So, und die großen Druckereien haben die halt abgeklappert, aber die konnten halt nicht jede kleine Druckerei sozusagen abklappern, also so. Und solche Sachen, das ist den Jugendlichen übertragen worden. Also sucht eine Druckerei, wo das Flugblatt gedruckt werden kann oder verteilt das Flugblatt und so. Und die haben auch gar nicht viele bekommen. Die haben dann 5, 6 Exemplare vielleicht von so einem Flugblatt bekommen, ne? Und haben sozusagen eher überlegt, okay, wo kann ich das anschlagen oder wem gebe ich das in Betrieb und wie geht es dann weiter und so. Und sozusagen, wo legt man das hin, dass möglichst viele im Betrieb das lesen können. Genau, oder sozusagen haben ganz selten mein eigenes Flugblatt geschrieben, haben sich dann gekümmert, wo kommt das hin. Haben Artikel abgeschrieben aus den Spartakusbriefen, also sozusagen, also haben mit Hand einen Artikel abgeschrieben auf Papier und sozusagen 30, 40 Mal und haben den dann wieder verteilt, weil sozusagen das zu drucken nicht so leicht möglich war und so. Das heißt sozusagen auch da waren es eher so praktische Aufgaben, keine großen inhaltlichen Aufgaben oder so, dass man da sagen könnte, es gäbe da sowas Selbstständiges. Gleichzeitig ist es schon so, dass die Unzufriedenheit mit dem Krieg ganz stark von der Jugend ausging. Also gibt es so ein paar große Konferenzen, zum Beispiel in Zimmerwald, das ist so die ganz bekannte, weil Lenin da auch war, aber zum Beispiel auch in Jena eine große Konferenz, wo sich die oppositionelle Jugend getroffen hat. Und ich glaube in Kassel und ich glaube noch eins, weißt du das? Also sozusagen gab es ein paar, wo sozusagen sich aus ganz Deutschland Delegierte von Jugendorganisationen getroffen haben, um zu überlegen, was können wir gegen den Krieg machen. Denn Jena war es zum Beispiel so, ich glaube, das waren 50 Delegierte, die haben sich in der Zwetzengasse getroffen, so da in so einem Vegetarierrestaurant. Und sozusagen zur Ablenkung haben 1000 andere Jugendlichen in Kala eine große Demonstration gegen den Krieg gemacht. Dann ist die ganze Polizei nach Kala gefahren, hat sozusagen da die 1000 Leute, hat die versucht festzunehmen. Und in Zwetzen konnten sich diese 50 Delegierten der Jugendorganisation treffen und vernetzen und so. Und ging dann halt um die Frage, wie baut man reichsweite Strukturen auf? Wie steht man zur SPD und solche Sachen? Also so, das waren so Diskussionspunkte, die man da hatte. Du wolltest mit den Namen nennen? Ja, genau. Also wir sind sozusagen, jetzt sind wir so Ende 1917, es ist so, eigentlich bringen die ganzen Bemühungen, also so Karl Retzlaff zum Beispiel in seiner Biografie beschreibt das, also habe ich jetzt angefangen zu lesen, beschreibt es übelst ehrlich auf eine gute Art und Weise, also sehr nüchtern auch die Rolle der Arbeiterschaft und beschreibt so, eigentlich war die Wirkung revolutionärer Propaganda gleich null, sondern war so, die ist schon auf fruchtbaren Boden gefallen, ja, wenn die Leute eh unzufrieden waren oder so, ne, und sagte, so die meisten, ja, die haben halt über den Krieg gehetzt und in der nächsten Minute wieder das gleiche dumme patriotische Zeug erzählt, was sie sonst immer erzählt haben, also war gar nicht so, dass sozusagen Spartakusbund das so krass irgendwie geschafft hat, die Sachen zu organisieren, aber sozusagen ab 1916, der Krieg läuft schlechter, die Versorgungslage in Deutschland wird schlechter, die Leute sind zunehmend unzufriedener mit dem Krieg, jeder kennt auch langsam jemanden, der an der Front gefallen oder als Krüppel zurückgekommen ist und so, ne, und das sind ja alles so Sachen, mit denen kann man nicht so glücklich sein und sozusagen langsam gibt es so einen Widerstand und sozusagen lange Rede, kurzer Sinn, sozusagen so Ende 1917 oder ab Ende 1917 bis Mitte 1918 kommt es eigentlich an ganz schön vielen Orten in Deutschland zu bewaffneten Aufständen, oft sozusagen von Soldaten getragen, aber von der Arbeiterschaft unterstützt. Eine große Rolle spielt da zum Beispiel bei die Revolution in Russland, die Leuten so ein praktisches Beispiel gegeben hat, okay, man kann sozusagen Schluss machen mit dem Krieg, dann ist Sturz des Zarismus ist ein wichtiges Ding, die SPD hat lange ihre Kriegsunterstützung damit begründet, dass es gegen den absolutistischen Zarismus geht, also zu sagen, ja, gegen Zarismus, das ist eigentlich eine gute Sache, wenn wir jetzt den Zaren stürzen und so, dafür kann, also so, da würde immer dieses Bebel-Zitat, wenn es gegen Russland geht, nämlich die Flinte selbst zur Hand und so, wurde dann immer gebracht, und also zu ganz viel wurde damit gerechtfertigt, dass halt gegen den Zarismus ging in Russland gerade auch, so, und das fiel halt komplett weg, weil der Zar wurde gestürzt, sozusagen revolutionäre Soldaten und Arbeiter haben sozusagen in Anführungsstrichen die Macht übernommen und sozusagen damit war einerseits gesehen, okay, es gibt ein Proletariat, das wehrt sich gegen den Krieg und hat keine Lust mehr da mitzumachen, war eine wichtige Sache und andererseits war aber auch zu sagen, und wenn wir jetzt weiterkämpfen gegen die, dann kämpfen wir nicht gegen den Zarismus, sondern dann fallen wir sozusagen unseren revolutionären Brüdern, die keine Lust mehr auf den Krieg haben, in den Rücken und sozusagen, und das hat nochmal so ganz viel Bewegung gemacht und das ist eigentlich auch ein Punkt, der sehr stark diskutiert wurde, so in der Arbeiterjugend oder so. Die Leute hatten also ganz schlechte Informationen, ne? Auslandsberichterstattung unterlag der Zensur in Deutschland, man hat gar nicht ganz wenig Sachen bekommen. Dann der Leo Jürgisch, der kam ursprünglich aus Litauen, hatte viele Kontakte nach Polen und Litauen noch, hat dann sozusagen über Bekannte mal Informationen bekommen und so, hat die dann mal über, also hat die mal übersetzt und so, aber also so, eigentlich war das gar nicht großartig. Und dann 1917 fängt auch an, dass Spartakusbund plötzlich unter den Soldaten in den Kasernen zu Hause und woanders sozusagen anfängt, Agitation zu betreiben. Also nicht nur unter den Arbeitern, sondern auch unter den Soldaten und so aufzufordern, zu sagen, nee, marschiert nicht mehr gegen Russland und so. Genau. Kommt über im Ruhrgebiet, also in Kiel geht's los, Hamburg, Ruhrgebiet, Berlin, Bremen, München und so, in allen größeren Städten kommt es eigentlich zur Ausschreitung von Arbeitern und den Versuch halt eine sozialistische Republik zu organisieren. Gleichzeitig ist aber auch so, übelst viele Arbeiter hängen auch der SPD weiter an, wollen parlamentarische Demokratie, während des Kriegs finden auch übelst viele den Zahn noch gut und so, also Es ist schon so, dass nicht die Mehrheit der Arbeiter den Krieg einfach beenden wollte, die meiste Zeit, oder gegen den Zar gewesen wäre, sondern die meisten wollten halt SPD-geführte Regierung mit Zar, mit Kaiser zusammen und so. Und dann entlädt sich plötzlich die Stimmung so ein bisschen, gleichzeitig funktioniert aber auch nicht überall so gut, also so, vor allen Dingen die SPD schlägt in Berlin und dann sozusagen, oder schickt erst Leute zur Beschwichtigung, wo das nicht funktioniert, auch Freikorps und also so rechtsradikale Mörderbanden aus Soldaten, so die vom Land kamen, rechtsextrem eingestellt waren, sozusagen rottet die zusammen, lässt die Leute totschießen, Reichswehr wird dagegen mobilisiert, man macht auch sowas wie in München gibt's Revolutionsversuche, dann schickt man halt die Reichswehr aus Berlin und anderswo, plus sozusagen ländliche Freikorps-Truppen aus Bayern schickt man halt nach München, um die Leute niederzuschlagen und so. Also es wird überall versucht, sozusagen das so im Zaum zu halten. Gleichzeitig die Mehrzahl der Arbeiter wollen, also dieses, was sozusagen der USPD gerade auch stark vorschwebt, so Räteregierung, Räterepublik und sowas, das wollen die Mehrzahl der Arbeiter halt gar nicht. Also es ist eine richtig große Schwierigkeit, auch im Ruhrgebiet zum Beispiel, da werden Arbeiterräte gegründet, die übernehmen die Verwaltung, was machen sie? Ja, die können das halt nicht, das sind irgendwelche Leute aus Fabriken, irgendwelche Arbeiter, Heimkehrer und so, was passiert? Ja, die alten kaiserlichen Beamten machen die gleiche Arbeit, die sie vorher gemacht haben, aber es steht jetzt ein Arbeiter daneben mit Gewehr, der aber nicht versteht, was die Leute da eigentlich machen. Also sozusagen, das ist ein ganz großes Problem. Und es ist auch so, dass dadurch sowas wie, also dieser, da wird auch so ein Reichsrätekongress dann einberufen, wo alle Räte Delegierte hinschicken und so. Und da wird auch die Frage diskutiert, soll es Wahlen und ein Parlament geben und so. Und es wird sich auch mehrheitlich, auch gerade so dann nochmal auf Fürreden der SPD, auf die auch viele immer noch hören, wird halt entschieden, Parlamentswahlen auszurufen. So. Gleichzeitig ist im Zuge dieser Unruhen ist auch erstmal so, dass übelst viele Leute, die eigentlich wichtige Widerstandsleute waren gegen den Krieg, ermordet werden. Also Rosa Luxemburg und Karl Liebknecht werden ermordet, die sozusagen dann auch KPD-Führer waren am Anfang. Dann Leo Jogisch, der Nachfolger Rosa Luxemburg und zeitweiliger Lebensgefährte, wird kurz danach ermordet. In München werden die Leute ermordet, also Kurt Eisner wird erschossen da zum Beispiel, dann wird die Regierung niedergeschlagen, also die Räteregierung wird niedergeschlagen, die werden fast alle ermordet, soweit sie nicht friedigen können, Leute wie Mühsam oder so kommen halt ins Zuchthaus und werden da später ermordet, also so, man hat im Prinzip das Ding, dass sozusagen erstmal sowas wie die erste Riege der Funktionäre, die sich da im Krieg gebildet haben, wird auch erstmal krasser, also wird direkt so am Anfang krass ermordet und dann rücken halt sozusagen so zweite Riege nach, halt Leute wie Paul Levy, ein guter Freund von Rosa Luxemburg und sowas. Hat sich dann was an der Ausrichtung dadurch geändert? Also großartig, also jetzt mal abgesehen davon, dass dann ja oft die Leute übelst agitiert waren wegen der Morde, aber auch thematisch? Also ich glaube, thematisch hat sich erstmal nicht viel geändert am Anfang, aber ich glaube so diese Symbolwirkung, also sozusagen dieses die großen Vorkämpferinnen und Vorkämpfer gegen den Krieg, die sozusagen da auch, also gerade Luxemburg und Liebknecht standen halt auch mit sozusagen als Persönlichkeiten übelst krass für den Kampf des besseren Teils der Arbeiterbewegung gegen den Krieg, die, die es von vornherein gesagt haben, dass das nur zu einem Völkerschlachten und zu einem Elend führt und so. Und das ist so, also sozusagen, da haben sich Leute, Massen zusammengefunden zu deren Beerdigung. Das ist unvorstellbar. Also selbst bei Jogisch zum Beispiel, der wesentlich weniger bekannt nochmal als Luxemburg und Liebknecht war, nur Kopf, also sozusagen, aber als Kopf des Spartakusbundes galt, ne, sind 150.000 Arbeiter zur Beerdigung gekommen. Also sozusagen, das sind Zahlen, also das ist oft mehr, als sozusagen aktiv an diesen Revolutionsversuchen teilgenommen haben. Und sozusagen, das reichte weit bis in die SPD-Mitgliedschaft, also sozusagen treue SPD-Mitgliedschaften hinein. Also auch Karl Kautsky zum Beispiel hat noch 21 oder 22 dann sozusagen, als die USPD dann auch langsam schon wieder zur SPD rüberging und sowas, ne, mit, oder ein Teil der USPD darüber ging, hat der noch so eine Broschüre zu denen geschrieben. Und das, glaube ich, spielt schon eine Rolle, dass so die großen leuchtenden Vorbilder, die halt immer das schon gesagt haben für die Leute, dass die plötzlich weg waren. Also weil die Identifikation mit der KPD zum Beispiel oder mit der USPD in der Arbeiterschaft war gar nicht so groß, sondern es gab so eine große Führerhörigkeit so, und dazu, also da hat es, glaube ich, schon eine Rolle gespielt, dass die Leute weg waren. So. Also eine Entfremdung dann auch zur SPD, oder? Bei den ersten Wahlen, die dann 1919 stattfanden, hat ja die SPD auch die Hälfte ihrer Stimmen dann dadurch eingebüßt. Ja, also sozusagen hat immer noch die Hälfte bekommen und also so groß ist der Bruch halt nicht. Also so. Aber in Berlin war ja zum Beispiel bei der ersten Mal die USPD die stärkste Partei, also muss man ganz klar sagen, mit 40%, glaube ich. Aber sozusagen, die dann auch Polizeipräsidenten gestellt haben und so. Aber es ist trotzdem so, und das ist sozusagen das so ein bisschen. Rosa Luxemburg schreibt, ich glaube, Rosa Luxemburg ist das, die schreibt einmal an so einer Stelle, das Problem sozusagen und das Rätsel sind gar nicht die Führer der Gewerkschaften und der USPD, die sozusagen an diesen Verhältnissen klammern und sich ja einsetzen, sozusagen, dass alles so bleibt, wie es ist. Die sind gar nicht das Rätsel, sondern das Rätsel sind die Massen und das Problem sind die Massen, die sozusagen immer noch diesen Führern hinterherlaufen. So, und sozusagen, also dieses Problem ist eigentlich durchgängig. Also, dass die Kieler Matrosen, die kommen nach Berlin, so, stellen sich der SPD-Regierung Noske und Ebert zur Verfügung als revolutionäre Truppen. Ne? Erst als die keinen Sold bezahlen für die, stellen die sich erst gegen die, ja, und werden dann von denen ermordet. Aber sozusagen, das sind die eigenen Leute, die da marschieren, das sind die SPD-Mitglieder der Arbeiter sozusagen, die da marschieren auf der Straße und die SPD lässt reinschießen mit Blei. So, und sozusagen, und trotzdem halten die Leute weiterhin zu ihrer Partei. Also sozusagen ist ein ganz komisches Verhältnis, was da existiert. Und das, also so, das wurde schon problematisiert und gerade in Berlin, Fried hat es ja schon gesagt, sind viele zur USPD gegangen. Aber also es bleibt trotzdem ein Problemverhältnis. So. Also, genau. Januar 1919, noch vor der Ermordung von Liebknecht in Luxemburg, wird dann noch die Kommunistische Partei Deutschlands gegründet. Halt aus den ganzen relativ kleinen Splittergruppen. Also es ist auch am Anfang keine große Partei, sondern es ist eher so, dass der revolutionärste Teil des linken Flügels der organisierten Arbeiterschaft plus ein ganzer Teil der linken Intellektuellen aus der SPD gehen halt in diese neue Partei. Da wird viel diskutiert, auch wie soll man die nennen, sozialistische Partei, kommunistische Partei und so. Genau, und am Ende, genau, sagen die, finden sich zusammen und es ist alles gar kein so großer Haufen, aber man, also so, ist schon reichsweit vertreten und gerade in den Zentren der Arbeiterbewegung, wo es auch besonders radikal ist, haben sie ganz gute Karten, also zum Beispiel Thüringen, Gotha, Erfurt, Jena ist stark vertreten, also war auch auf den ganzen Jugendtreffen zum Beispiel immer stark vertreten, also so, nur so diese, also so Ostsachsen, Thüringen, Hamburg, Berlin, Bremen, das sind sozusagen so die Hochburgen eigentlich, so ein bisschen Ruhrgebiet, aber gar nicht so stark, das sind so eigentlich die Hochburgen der kommunistischen Partei. Ja. Die selber ist aber auch noch übelst heterogen, wir sehen das hier sozusagen, die spaltet sich dann relativ schnell auch wieder, die ersten, die rausfliegen unter Paul Levy, das ist dann als leologisch schon tot, das ist die Kommunistische Arbeiterpartei Deutschlands, KPD, das ist so ein Sammelbecken von ja, Rätekommunisten, würde man aus heutiger Perspektive sagen, einerseits, aber zum Beispiel auch Nationalbolschewisten, also so Heinrich Laufenberg zum Beispiel ist so ein Name, so, das sind so die ganzen Hamburger, die in der KPD waren, das sind so, keine Ahnung, die sind für den Bolschewismus dann später, aber die sind auch übelst nationalistisch orientiert halt und die sozusagen verlassen die KPD und da geht es in erster Linie um die Frage der Wahlbeteiligung, also ist so Otto Rühle aus Dresden, hat sozusagen sich auf dem KPD-Gründungsparteitag gegen Luxemburg durchgesetzt, halt, also bei der Abstimmung, bei der Frage, soll die KPD sich an Parlamentswahlen beteiligen oder soll die sozusagen nur Klassenkampf und direkte Aktionen machen und die Arbeiter organisieren. Und die Mehrzahl der Mitglieder auf diesem Gründungstreffen oder auf diesem ersten Gründungsparteitag waren halt dafür, dass die KPD sich nicht an Wahlen beteiligt. Gleichzeitig waren halt Leute wie Clara Zetkin zum Beispiel, die trotzdem weiterhin an Wahlen teilgenommen haben, ihre Mandate gegen die Beschlüsse nicht aufgenommen haben und so. Und es ist auch so, dass Moskau, also oder die Bolschewiki waren auch der Ansicht, man sollte sich an Wahlen beteiligen, das wäre dumm, sozusagen das Parlament als Bühne aufzugeben und sowas. Und über diese Frage spaltet sich im Prinzip die KPD. Und sozusagen existieren dann kommunistische Parteien, kommunistische Arbeiterpartei. Deutschland ist ja auch anfangs ungefähr gleich groß. Und also manchmal wird so vermutet, dass die kommunistische Arbeiterpartei Deutschlands eigentlich noch ein bisschen größer war. Und die hatte auch sozusagen die Mehrheit in, also teilweise sind ganze Parteibezirke, also gerade die besonders radikalen revolutionären Parteibezirke sind komplett raus damit. Also auch da zum Beispiel Gotha ist der erste Parteitag gewesen der kommunistischen Arbeiterpartei. Teile von Berlin, Bremen und so sind komplett aus der KPD wieder raus. Hm. Die USPD sozusagen interessanter war. Ich finde inzwischen, also wenn da jetzt sozusagen die Streitfrage zwischen KPD und KPD war, sozusagen die Beteiligung an den Wahlen. Mhm. Und also ich fände relativ interessant, warum sich die KPD dann überhaupt noch Partei nennt. Mhm. Also was hat das dann mit einer Parteistruktur zu tun, wenn du dich nicht an parlamentarischen Wahlen beteiligst? Also hat, glaube ich, eher sozusagen mit dem, wie man früher den Namen Partei benutzt hat und wie sozusagen auch die Arbeiterparteien waren, zu tun. Also sowas wie Partei meinte erstmal sowas wie eine Gruppierung und gar nicht unbedingt, dass Wahl teilgenommen hat an Wahlen. Und auch für die SPD hieß es sozusagen wesentlich mehr, als dass er an Wahlen teilgenommen hat. Also das war eher sowas wie der politische Arm der Arbeiterbewegung, jenseits sozusagen von Parlamentswahlen. Und dieses sozusagen sehr strikte, und dass sozusagen alles auf Wahlbeteiligung hinausläuft, ist eine spätere Entwicklung und wurde zum Beispiel von der KAPD an der SPD ganz stark kritisiert. Und auch schon damals in der SPD, so um die 18, also so gerade in der Wende zum 20. Jahrhundert, ganz stark innerhalb der SPD kritisiert, dass so die Reichstagsfraktion immer mehr Einfluss bekommen hat. Also dass gar nicht mehr so ist, oder dass man gar nicht mehr den Eindruck hatte, damals schon in der SPD, dass die Reichstagsfraktion gebunden ist an die Resolution und Aufträge der Partei, sondern umgekehrt die Partei Resolution und Aufträge sozusagen für die Reichstagsfraktion halt erlässt und so, also sozusagen diese Umkehrung. Und in der Kommunistischen Arbeiterpartei kommt dann noch genau die Diskussion auf, die du sagst, also soll man das überhaupt weiter Partei nennen, soll man überhaupt eine politische Organisierung jenseits der ökonomischen in den Betrieben aufrechterhalten und so weiter, und die ist dann im Prinzip, das ist dann so ab 23, 24 im Prinzip, nachdem so die revolutionäre Phase abebbt, so zersplittert die sich auch immer mehr weiter, also so, die hat erstmal einen ökonomischen Flügel, dann Allgemeine Arbeiterunion, und dann gibt es sozusagen die Rühle-Leute, die sagen, nein, wir brauchen gar keine eigenständige politische Organisation neben der in den Betrieben, das ist dann Allgemeine Arbeiterunion Einheitsorganisation, dann spaltet man sich darüber, soll man zentralistisch oder föderalistisch organisiert sein und so, also sozusagen, das zerlegt sich dann selbst, und sozusagen einer der Diskussionsfragen im Laufe dieser Zerlegung ist halt, ist man überhaupt noch eine Partei, will man überhaupt noch ein eigenständiges politisches Gebilde sein, wenn man sagt mit sowas wie das, was heißt eigentlich Politik in der bürgerlichen Gesellschaft, was ja auch nochmal eine gewandelte Rolle dann ist in der Weimarer Republik gegenüber der Kaiserzeit, so hat man nichts mehr zu tun. Hm. Vielleicht sozusagen machen wir noch die beiden Sachen sozusagen bei der 20er, was noch interessant ist, KPD und USPD oder Mehrheit der USPD sozusagen und die Rest-KPD, die gehen dann zusammen, die vereinigen sich, also sozusagen von der Kommunistischen Arbeiterpartei wird das kritisiert als Rechtswende der KPD, und ist es auch ein bisschen, also sozusagen ist es eigentlich eine Mäßigung gegenüber dem, was sozusagen man vielleicht so ultralinke Forderungen der Anfangszeit nennen könnte, und sozusagen man schließt sich mit der USPD zusammen. Dazu muss man sagen, Spartakusbund war ja, als er dann die KPD gegründet hat, Teil der USPD sozusagen. Es gab ja einen Grund, warum er da rausgegangen ist, weil er sozusagen eine eigenständige Partei sein wollte, radikalere Forderungen hatte. Und genau, also genau, das spielt auch solche Rollen wie, welche Rolle kommt eigentlich der Partei zu uns? Und das war so stärker geprägt eher von so einem luxemburgistisch, später dann sozusagen auch so ritterkommunistischen Gedanken, dass die Massen müssen die Revolution machen und sozusagen der Spartakusbund macht dabei keine Kompromisse und unterstützt aber die Massen, aber sozusagen das ist halt sozusagen ein Teil der Arbeiterbewegung, der besonders radikal und besonders bewusst ist, aber das ist einer, der sozusagen nicht auf Macht zielt, also auch nicht über Macht, auch über die Arbeitermasse und so weiter, und die USPD ist schon näher noch an so einer klassischen Partei gewesen, also das liegt auch an ihrem rechten Flügel, der dann sozusagen zur SPD zurückgegangen ist, So, also sozusagen, die teilt sich, ne? Ein kleinerer Teil, der rechte Flügel geht zur SPD zurück, Bernstein, Kautsky, solche Leute, und der linke Flügel vereinigt sich mit der KPD. Der linke Flügel ist halt ganz stark dieser Räteflügel auch, also so Ernst Däuming und solche Leute, so revolutionäre Obleute und so, die aber ganz stark so eine Perspektive vertreten haben, wie wir müssen Räte machen, und Räte heißt sowas wie Diktatur des Proletariats, aber an ganz vielen Punkten, wenn man sich anguckt, was die schreiben, eher im Namen des Proletariats als durch das Proletariat selbst. Also sozusagen, wenn man die Mehrheit der Leute nicht hinter sich hat, will aber Räte machen und Diktatur des Proletariats etablieren. Was heißt das? Ja, man muss das im Namen des Proletariats machen, und es ist schon mehr auch in Richtung Erziehungsdiktatur gedacht in vielen Bereichen gewesen bei der USPD, als das bei der KPD oder der KPD der Fall war. Also die sozusagen waren sich eher bewusst, wie klein ihre Kräfte eigentlich sind und dass sie keine Möglichkeit haben, jetzt politisch zu herrschen. Und, zum Beispiel, ich glaube, was in der Schwarzbund oder in einem der KPD ganz frühen Programme heißt, es auch sozusagen sowas wie, die Herrschaft der KPD steht nicht am Anfang der Revolution, sondern am Ende der Revolution. Also sozusagen sowas wie, es ist nicht so, die USPD hat sich das so gedacht, wir übernehmen die Macht und dann sozusagen organisieren wir die Revolution. Und der Spartakusbund hat immer gesagt, nein, das kann nicht sein, sondern wenn sozusagen das, was wir wollen, überhaupt zur Mehrheitsposition wird, dann nicht, weil wir am Anfang die Macht erobern, sondern weil die Arbeiter sozusagen das selber durchsetzen, nachdem sie mehrheitlich an die Macht gekommen sind. Also sozusagen so, das sind so ein bisschen unterschiedliche Programme. Interessant bei der USPD ist noch, dass sie sozusagen im Bereich der Jugend die Konsequenz aus dem gezogen hat, so ein bisschen nach 1918, was wir so vorhin schon angesprochen haben, dass es nämlich so ist, dass die SPD eigentlich die Jugendorganisation immer als abhängige Größe von ihr selbst betrachtet hat, die gar nicht selber politisch aktiv sein sollte. Und die USPD am Anfang hat zwar einen ihr nahestehenden Jugendverband, die Freie Proletarierjugend oder die Freie Sozialistische Jugend hießen die meistens, der war aber unabhängig, also sozusagen, der war nicht Teil der Partei, sondern unabhängig von der Partei organisiert und sollte diese Unabhängigkeit gerade auch als Lehre aus dem, was sozusagen im Ersten Weltkrieg die Partei mit den Jugendverbänden gemacht hat, dass sie die unter Druck gesetzt hat und so. Ich habe es gestern nochmal nachgelesen, das war doch noch ein bisschen anders. Dann erzähl mal. Ja, da sind wir jetzt bei der Freien Sozialistischen Jugend. Also das war so diese Jugendorganisation, die Ende 1918 noch gegründet wurde mit Karl Liebknecht noch in Zusammenarbeit mit Karl Liebknecht und die eigentlich relativ viele Flügel sozusagen der Arbeiterinnen-Jugendbewegung vereinigt hat und bei der am Anfang ganz stark so diese Idee eines unabhängigen Jugendverbandes ganz stark war und der sich dann sozusagen innerhalb von 3-4 Jahren dann in vier Flügel dann gespalten hatte. Da gab es dann also so auf der dritten Reichskonferenz haben sich dann erstmal die sozialistische Proletarierjugend, von der du gerade gesprochen hattest, abgespalten, die dann aber sozusagen so als USPD-nahe Jugendorganisation für mehr aktiv war. Dann hat sich da noch die anarchistisch-syndikalistische Jugend abgespalten. Sozusagen, die waren auch mit in dem Jugendverband zuerst mit aktiv und später hat sich dann nochmal gab es dann eine Mehrheit in der Freien Sozialistenjugend und eine Minderheit. Die Minderheit war sozusagen die KAPD nahe linksradikale Flügel, der dann irgendwann die kommunistische Arbeiterjugend gegründet hatte und dann sozusagen der Rest der Freien Sozialistenjugend ist dann irgendwann zur kommunistischen Jugend Deutschlands geworden und ist dann sozusagen innerhalb von diesen 3 Jahren, wo man irgendwie mit dem Ansatz rangegangen ist, ja, wir wollen einen unabhängigen Jugendverband, wir wollen nicht mehr so gegängelt werden von den Parteien, ist es eigentlich innerhalb von 3 Jahren zu einer strammen Kaderorganisation, die dann auch zentral von der KPD bzw. von der Kommunistischen Jugendinternationale, also aus Moskau, dann geführt wurde. So, das ging eigentlich ziemlich flott, so von Konferenz zu Konferenz. So ein bisschen was von der APO und den K-Gruppen. Also das Interessante ist halt, dass die KPD anfangs zum Beispiel über sich stark gemacht hat, so für unabhängigen Jugendverband auch so. Und sozusagen das dann immer schon so von der Sozialdemokratie angegriffen wurde, als so reine Strategie und so. Und dann ist es halt auch so, dass dann irgendwann so die Wende kam, als man dann das Gefühl hatte, man hat so Mehrheiten organisiert in diesem unabhängigen Jugendverband, sodass man das zu sich rüberziehen kann, hat man das halt auch genutzt. Also sozusagen, das ist so ein ganz interessantes, also ich habe mal so ein paar Artikel davon gelesen, so aus der aus der Arbeiterjugend, also sozusagen zu die, von diesem der SPD nahestehenden Jugendorganisation der Zeitschrift von 1918 so. Und da war es so übelst interessant zu beobachten, wie das so kommentiert wurde, wie sozusagen dieses Unabhängigkeitsding im Prinzip von der KPD einerseits sozusagen so forciert wurde, man damit auch nicht zufrieden war in der Sozialdemokratie, weil man sozusagen das, also da war eher so, die Alten fanden es läppisch, dass Jugendliche sich unabhängig organisieren und sowas, ne? Und dann ist aber sozusagen, wie dann kommentiert wird, wie die KPD sozusagen das zu sich rüberzieht und sich das aneignet. Da sind total viele Leute auf der Strecke geblieben, das war halt so das Ding dabei. Achso, was auch nochmal interessant ist, wo sozusagen Fred sagt, voll viele Leute auf der Strecke geblieben, dass es wohl auch so war, dass zum Beispiel so mit der Gründung des Spartakusbundes, der USPD und so, sehr viele Leute auf der Strecke geblieben sind. Also sehr viele alte Kader, auch linke Kader aus der SPD. Das heißt, das ist auf der Strecke geblieben? Sozusagen heißt, sie sind nicht mehr aktiv gewesen danach. Also sowas, die haben was gemacht in der SPD, dann kam der Krieg sozusagen, dann gab es sozusagen, die waren durchaus gegen den Krieg sozusagen, und dann ist aber die USPD gegründet worden und der Spartakusbund, und die sind so noch Mitglied geworden, aber die sind nicht mehr aktiv gewesen da, sondern die haben sozusagen sich aus der aktiven Arbeit mit diesem Bruch zurückgezogen, und sozusagen das waren eher jüngere Leute, also so auch Luxemburg und so, die waren ja noch nicht so jung, also so alt damals, auch Leo Jogisch und solche Leute, also sozusagen, du hast aber eine Generation so 50, 60, 70-Jährige teilweise, die sozusagen so über so ganz lange Kampferfahrung eigentlich auch in den Organisationen der Arbeiterbewegung verfügen, die dann sozusagen aber sich zurückgezogen haben, als sozusagen diese neuen Organisationen gegründet wurden. Also noch Mitglieder waren, aber aufgehört haben, aktiv zu sein da. Und so, und solche so Wechsel gab es wohl relativ oft. Also das sozusagen überall da, wo sich was gespalten hat und so, haben sich auch immer ganz viele zurückgezogen aus der aktiven Arbeit so, und sind halt passiv geworden. Also wir sehen jetzt hier sozusagen, also wir kommen jetzt so zu der Arbeiterjugendbewegung der Weimarer Republik, also sozusagen der Zeit von 1918, 1919 bis 1933. Im Prinzip gibt es vier Teile, die man sozusagen thematisieren könnte. Was wir nicht thematisieren, ist die anarchistische Jugendbewegung. Fred hatte das gerade schon mal angesprochen, dass da auch ein Flügel entstanden ist, sozusagen, der aber relativ klein geblieben ist in Deutschland, wenn man im Vergleich zum Beispiel zu Spanien oder sowas, ne? Also so sind in Deutschland 3.000 bis 5.000 Jugendliche gewesen im Höhepunkt, sozusagen. Größeren Einfluss hat sozusagen sowas ganz am Anfang eher gehabt, zum Beispiel Ernst Friedrich sozusagen, Antikriegsmuseum, sozusagen, das waren so halb bündisch, halb anarchistisch organisierte Jugendliche, die haben so ein Haus sich besorgt und sozusagen unterhalten und dann Antikriegsmuseum gemacht, direkt nach dem Krieg halt, und Bilder von Kriegsverstümmelungen ausgestellt hat, um zu zeigen, wie grausam ist eigentlich Krieg, und hat so auch einen viersprachigen Katalog gedruckt und sowas, also sozusagen ganz eindrucksvoll, und da Sachen entfaltet. Also sozusagen ganz große Aktivität eigentlich entfaltet in der Anfangszeit, und haben aber sozusagen, die haben auch eher so gewirkt auf unorganisierte Jugendliche an vielen Punkten. Also sozusagen, die hatten schon eine Anziehungskraft, aber sozusagen war loser als die offiziellen Organisationen. Und dann gibt es sozusagen im Prinzip zwei große Teile. Und vielleicht dazu noch sagen, also sie waren halt auch nicht so straff organisiert, und viele von denen sind dann oft auf Walze gegangen, waren irgendwie in Ländern unterwegs und so. Und also so dieses Selbstverwirklichungsding war da, glaube ich, auch noch viel stärker als jetzt so die Perspektive auf Klassenfahren erkannt. Wobei man da auch sagen muss, das hat sich dann halt auch zum Ende der Weimarer Republik hin total gewandelt, so, wo ich dann, also das fand ich gestern total interessant, das habe ich dann nachgelesen, dass total viele von den anarchistischen Jugendlichen zum Ende der Weimarer Republik hin zur KPD, in die KPD eingetreten sind, um halt in der KPD gegen den Faschismus dann auch zu kämpfen. Ja. Und gibt ja auch so Sachen wie zum Beispiel so, also Leute, sagen wir mal, oft gab es um ältere Anarchisten, solche Leute wie Gustav Landauer, Erich Mühsam und so, gab es auch oft so einen Kreis von Jüngeren, die sich drum gruppiert haben, ne? Also zum Beispiel eine übelst bekannte Persönlichkeit sozusagen, die angefangen hat im Kreis um Erich Mühsam bei so einer anarchistischen Jugendgruppe, ist Herbert Wehner, der dann in den 70er Jahren der übelst bekannte SPD-Politiker war und der dann sozusagen von einer anarchistischen Jugendorganisation um Erich Mühsam zur Roten Hilfe, über die Rote Hilfe zur KPD, dann in die Sowjetunion ins Exil gegangen ist, sozusagen in der Sowjetunion dann sozusagen als Kommunist aktiv war und nach 45 zurückgekommen ist aus der Sowjetunion und SPD-Mitglied geworden ist und dann so neben Brandt im Prinzip der wichtigste SPD-Politiker der 60er und 70er Jahre war. Also so. Genau. Sozusagen gibt im Prinzip entsprechend zu den zwei großen Arbeiterparteien, KPD und SPD, gibt es im Prinzip zwei große Stränge der Jugendbewegung. Dazu muss man sagen, es gibt parallel immer Splittergruppen, kleinere sozusagen, die auch oft teilweise Jugendverbände unterhalten, die aber gerade so ab 22, also so ab 22, 23 kaum noch eine Rolle spielen. Also ich sagte das ja gerade schon bei der KPD, nach sozusagen dieser revolutionären Hochphase bis 1923 im Prinzip, geht dann sozusagen diese ganz extrem, also sowas wie Rettekommunisten und sowas verlieren zunehmend dann Einfluss auf die Massen und werden immer kleinere Organisationen und die erhalten sich zwar, gehen aber zum Beispiel oft in die offiziellen Organisationen zurück, also ein großer Teil der Rettekommunisten geht zum Beispiel dann in die SPD wieder und macht da Arbeit mit Jugendlichen und so, aber halt, also ohne die eigene Position aufzugeben, aber auch ohne sozusagen noch eigenständig organisiert zu sein, weil es einfach kleine Splittergruppen waren oder Ladebur zum Beispiel so ein wichtiger Pazifist und Kriegsgegner, der auch in der USPD war, in der USPD auch geblieben ist und so, macht so einen kleinen sozialistischen Bund und sowas, bleibt sozusagen kleine Organisationen. Die beiden großen sind im Prinzip an die beiden großen Arbeiterparteien, SPD und KPD, angegliedert. Wir sehen hier ein Bild sozusagen aus der sozialdemokratischen Arbeiterbewegung. In der Einigkeit liegt unsere Stärke, in dem Prinzip eigentlich auch die meiste Zeit der größere Teil der Arbeiterbewegung war. Und sozusagen hier sieht man links, sieht man rote Falken für sozusagen jungen Jugendbereich, dann Arbeiterturn- und Sportverein, Deutscher Arbeitersängerbund, SPD in der Mitte, SAJ, Sozialistische Arbeiterjugend, Arbeiterrad- und Kraftfahrerbund, Solidarität und Reißbanner Schwarz und Gold. Dann gibt es noch Arbeiterschachclub und so. Also sozusagen man sieht, sowas wie das Arbeitermilieu ist ein weit verzahntes Milieu gewesen, in dem eigentlich für alle Sachen eigenständige Vereine existierten. Also auch sozusagen, obwohl in der Weimarer Republik die Arbeiter aus ihrer Randlage rauskamen. Also früher waren das keine normalen Bürger. Die hatten keine normalen Bürgerrechte und so. Da gab es drei Klassenwahlrecht und sowas, wo nicht jeder eine Stimme hatte, die gleich viel zählte und so. Und trotzdem hat sich das erhalten, dass sowas wie das Arbeitermilieu ein ganz eigenes Milieu ist, das auf ganz komplexe Art und Weise verzahnt war und für alles seine eigenen Organisationen ausgebildet hat. Bei der KPD sieht es im Prinzip sehr ähnlich aus. Also hier auf dem Transparent-Banner, wie auch immer, sind ja jetzt schon die Falten mit drauf, so. Also sagt ihr noch was dazu, wo die jetzt genau hergekommen sind? Im Prinzip kommen wir gleich zu dann sozusagen. Okay. Es gibt also für die Falken, wie sie heute sind, zwei Vorläuferorganisationen. Das sind einerseits die Reichsarbeitsgemeinschaft der Kinderfreunde und die Sozialistische Arbeiterjugend, die beide Institutionen der SPD waren von 1918 bis 1933. Und die dann nach 45 im Prinzip als eigenständiger Jugendverband, ich glaube 48, wieder gegründet wurden. Und wo dann aber diese unterschiedlichen Bereiche, also da, was da als die Falken steht, ist eigentlich nur der Kinderbereich. Also sozusagen, keine Ahnung, das heißt Kinder von, ich glaube, 6 oder 8 bis 14 oder 15. Und danach kam man sozusagen die Sozialistische Arbeiterjugend, das ist hier das Logo. Umfasst das Kinder, Jungen wie Mädchen gleichermaßen? Genau. Beides, also sozusagen in der Arbeiterbewegung, dazu muss man, also ja, umfasst beides und die haben auch gemeinsame Aktivitäten gehabt und haben gemeinsam, was weiß ich, nackt gebadet, in Zelten geschlafen und so weiter. Das heißt heute. Also, sozusagen, dazu muss man. Das ist wahr. Also dazu muss man vielleicht sozusagen so zwei Sachen nochmal sehen. Es ist schon so, dass in der organisierten Arbeiterjugendbewegung Frauen einen kleineren Teil gebildet haben. Ich glaube, bei der KPD, also beim Kommunistischen Jugendverband Deutschlands, der KPD-Jugend, auch nochmal einen kleineren Teil als bei der SAJ und bei den Kinderfreunden. So, also in der Regel waren das so ungefähr 20%, teilweise ein bisschen weniger in Krisenzeiten, zum Beispiel also im Ersten Weltkrieg, aber auch ein bisschen mehr. Also weil viele junge Männer an der Front waren halt. Im Krieg waren halt zum Beispiel mehr Frauen organisiert. Liegt auch damit, die haben dann angefangen zu arbeiten in den Betrieben, sich selber auch stärker wahrgenommen als Arbeitermädels und so. Und es ist aber so, dass sie in den politischen Organisationen die Minderheit waren. Und das liegt auch daran, dass sehr viele dieser Organisationen, gerade im älteren Bereich, also so bei den Jungen würde ich sagen, das ist jetzt nochmal ein bisschen anders aus, aber im Prinzip sehr männerbündisch organisiert waren. Also es ist so, dass in der Anfangszeit auch die Arbeiterparteien krass auch versucht haben, Frauen draußen zu halten. Gewerkschaften haben keine Frauen aufgenommen, haben sozusagen auf ein Verbot der Frauenarbeit hingewirkt und so, auch in der Anfangszeit. Und zwar sozusagen, also durchaus mit sozusagen arbeiterfreundlichen Argumenten, nämlich zu sagen, wenn wir Frauenarbeit zulassen im organisierten Maße, bedeutet das, dass die Löhne der Männer gedrückt werden, weil die Konkurrenz um Arbeitsplätze erhöht wird. Und das führt nur dazu, dass sozusagen einer, der arbeiten geht, die Familie nicht mehr ernähren kann. Aber es ist in der Regel eigentlich immer so gewesen, dass Frauen aus der Arbeiterschaft gearbeitet haben, zumindest zuverdient haben. So. Irgendwie also anders, als es im Bürgertum der Fall war, waren eigentlich Arbeiterfamilien die längste Zeit immer auf Zuarbeit von Frauen angewiesen. So. Und es ist auch so, dass sowas wie durch beengte Wohnverhältnisse, also oft haben die so Nachtschläfer gehabt, also das heißt so die Tagschläfer gehabt, wenn sozusagen der Mann war auf Arbeit und dann hat in dem Bett sozusagen jemand anders geschlafen, der sich keine eigene Wohnung leisten konnte oder kein eigenes Zimmer leisten konnte und so. Also sozusagen du hast so sehr beengte Lebensverhältnisse, viele auf sehr engem Raum, sozusagen auch viele Kinder oft und so, alle haben in der gleichen Wanne gebadet, sozusagen einmal die Woche und so, und du hast sozusagen eigentlich einen relativ regen körperlichen Kontakt auch zwischen Jungen und Mädchen sozusagen oder überhaupt sozusagen sowas wie prüden Umgang mit Sexualität gab es eigentlich wesentlich weniger in den Organisationen der Arbeiterbewegung als in bürgerlichen Organisationen, obwohl in den Organisationen der Arbeiterbewegung, zumindest in der organisierten Arbeiterschaft, schon immer eher versucht wurde, bürgerliche Verhältnisse durchzusetzen auf eine Art. Also einerseits in sowas wie Kultur und so, Bildungsinhalte bürgerlich und so zu vermitteln, aber auch sowas wie nicht rauchen, nicht trinken, ne? Abstinenz sozusagen, Arbeiterabstinenzlabor, gab es auch ganz große Bewegungen, sowohl von KPD als SPD, die auch total verbreitet war, sozusagen, und zwar mit der Forschung, ja, Alkohol und Rauchen macht die Arbeiter kaputt und sozusagen ist auch, also so Realität für viele gewesen, übelst viele Arbeiter waren massiv alkoholabhängig, so, ging es übelst schlecht, sozusagen, die haben auch immer solche Argumente wie gehabt, so prügelnde Ehemänner, die besoffen sozusagen Dings, also ihre Kinder und Frauen verprügeln, dann noch sowas wie ganz großes Problem war, dass sozusagen die Männer das Gehalt versoffen haben, so dass er einmal die Woche Arbeit gekriegt früher als Arbeiter, so irgendwie Lohn, und dann sozusagen hast du samstags Lohntüte abgeholt nach der Arbeit und dann sind die Männer auf dem Weg vom Bergwerk oder von der Fabrik direkt in der Kneipe eingekehrt und haben erstmal sozusagen großen Teil des Lohns versoffen, das so verspielt, genau, und hat so dazu geführt, dass viele Arbeiterfrauen zum Beispiel für ihre Männer den Lohn abgeholt haben und sowas dann aus Samstag. Also so Probleme gab es halt schon massiv, wie so Leute versucht haben, sich über ihr ätzendes Leben hinweg zu retten, so. Deswegen gab es auch den blauen Montag, oder? Weil alle noch besoffen waren. Oder verkatert. Ja, so Arbeit, das Schlimmste, ja. Arbeiten musstest du in der Regel. Ja, ja. Also so, trotzdem ist eher so, dass du so was hattest, wie früher wurde auf Arbeit auch ganz normal Schnaps getrunken, ist dann durch Bier ersetzt worden, dann sozusagen durch unalkoholische Getränke und so. Und so zum Beispiel bei manchen Sachen, so bei den Carl Zeiss Werken, zum Beispiel bei den Glasbläsern, was irgendwie bis in die 50er Jahre normal ist, die Bier zur Arbeit getrunken haben und so. Also, aber es gibt heute auch noch Betriebe, wo das gar nicht gibt. Was? Aber das ist auf dem Bau zum Beispiel übelst krass. Also so, weiß nicht, also muss man vielleicht gucken, wo. In Bayern zum Beispiel, ich gehört, soll es auch noch ein bisschen anders sein und so. Aber so, eigentlich haben die überall versucht, so in 70er, 80er in den Bau auf 90er, 2000er Jahre so das ganz massiv zurückzudrängen. Also ich weiß so von so Schulbekannten, die halt so Ausbildung auf dem Bau gemacht haben, dass eigentlich fast überall Alkohol verboten waren. So die, so wie in der Generation meines Vaters, das normal war, dass der erste Kasten Bier so vor Mittagessen schon leer war auf dem Bau. So, das sind eigentlich Sachen, die nicht mehr so laufen heute, weil, also so hat so mit Versicherungsschutz auch zu tun und so, ne? Dass du sozusagen keine Versicherung hast, wenn du besoffen bist. Also so, keine Ahnung, in den 70er Jahren, also ja, ist ein Problem, ja, ne? Also so, das ist ja nicht... Das führt ja jetzt aber ein bisschen zu weit vielleicht. Ja. Das ist jetzt nicht so ein Jugendproblem. Alkohol, ne? Also, das könnte auch ein Jugendproblem sein, aber... Genau. Hier sieht man nochmal sozusagen so eine Gürtelschnalle von der sozialistischen Arbeiterjugend. Das sozusagen, wir haben hier die Altersgruppe von 14 bis 20 Jahren, wobei es so bei einer Regel war mit 18 Schluss, aber sozusagen du hast dann noch so Leute gehabt, so 20 war dann sozusagen noch so Kulanzgrenze und du hast sozusagen, die Funktionäre waren in der Regel älter, also das ist auch ganz interessant, in der Regel gab es ältere Funktionäre, die die Jugendlichen betreut haben, die aber gar nicht mehr Mitglied der Organisation waren offiziell, sondern sozusagen aus der SPD kamen und das dann betreut haben. Offiziell entstand die sozialistische Arbeiterjugend 1922 als Vereinigter Jugendverband aus den Resten der USPD und MS, also sozusagen der noch existierenden MSPD-Jugend. Und genau sozusagen zu Hochzeiten waren es ungefähr 100.000 Mitglieder, haben wir hier stehen. Und genau sozusagen. Das Interessante ist bei der SPD und auch bei der SAJ, dass das sozusagen A, eine sehr große Organisation ist und B, sehr heterogen war auch in der Weimarer Zeit. Also zum Beispiel dieses, dass durch die USPD nochmal ganz viele Leute dann wieder reingekommen sind 1922 in die SPD, die eigentlich Kriegsgegner waren, gegen die Mehrheit Sozialdemokratie waren und so, hat dazu geführt, dass sozusagen so eine relative Pluralität existiert hat. Und du hast im Gegensatz zur, also in der KPD war es in der ganz Anfangszeit so, aber ansonsten war zum Beispiel die KPD eine relativ geschlossene Organisation, die top-down funktioniert hat an sehr vielen Punkten. Also keine Ahnung, die Kommunistische Internationale Internationale in Moskau hat Beschlüsse gefasst. Das ECI, das sozusagen das Exekutivkomitee der Kommunistischen Internationale, war dafür sozusagen, die waren dann dafür verantwortlich, ne, dass sozusagen die Sachen von den nationalen kommunistischen Parteien umgesetzt wurden. Sozusagen die nationalen kommunistischen Parteien mussten die Schlüsse sozusagen an die nationalen Bedingungen anpassen und durchsetzen. Sozusagen die Parteispitze hat das nach unten an die Bezirke weiterdelegiert und so weiter und so fort. Tendenziell gab es das in der SPD interessanterweise auch immer, gerade vor 1914, nach 1918 wird das Ganze, also sozusagen wird das Ganze interessanterweise ein bisschen schwieriger. Also sozusagen diese krasse Disziplin, weil man nicht so eine krasse Kaderorganisation ist, sondern stärker auf eine Massenorganisation geht und doch nicht dieses Verhältnis von, also auf den unteren Ebenen, nicht dieses Verhältnis von Kadern zu Massenbasis oder Mitgliedern hat, wo sozusagen einfach darum geht, dass die Kader was da durchpeitschen, führt dazu, dass es relativ plural ist und auch bei der sozialistischen Arbeiterjugend. Also wir werden das sozusagen am Ende nochmal bestimmt auch thematisieren. Beim Übergang ist zum Beispiel so, dass 1932, 31 große Teile der aktiven Funktionäre in der sozialistischen Arbeiterjugend zum Beispiel die SPD verlassen und zur sozialistischen Arbeiterpartei Deutschlands, in der Linksabspaltung gehen. Du hast sozusagen diese Rätekommunisten, die ab, ich glaube, 25, 26 wirken die wieder innerhalb der SPD, also Karl Schröder ist da so ein Name, Bernhard Reichenbach, Helmut Wagner, das sind Leute, die arbeiten zum Beispiel bei der SPD zur Betreuung der Jusos oder der sozialistischen Arbeiterjugend, oder Karl Schröder zum Beispiel arbeitet bei so einem Verlag, schreibt Romane für Arbeiterjugendliche und so. Und das sind sozusagen, die sind zurückgeholt worden von Paul Levy, der war KPD-Vorsitzender, Paul Levy, nach Leo Jogisch, hat die Kommunistische Arbeiterpartei die Leute eigentlich rausgeschmissen, die Rätekommunisten, ist aber ein Rosa-Luxemburg-Schüler. Dann Moskau streckt seine Finger nach der KPD aus, sozusagen. Es fängt an, dass die KPD immer mehr sozusagen auf Moskau-Kurs gezogen wird, stalinisiert wird und solche Sachen. Dann sozusagen wird Paul Levy selber rausgeschmissen. Paul Levy geht zurück in die SPD, arbeitet wieder in der SPD, untersucht zum Beispiel die Ermordung Rosa Luxemburgs und holt dann die Leute, die er vorher aus der KPD rausgeschmissen hat, wieder zurück in die SPD. Also sozusagen ist so ein ganz eigentümliches Ding dazu. Also verständlich wird das nur dann, wenn man überlegt, dass das Leute sind, die teilweise sich 10, 20 Jahre kennen, zusammen schon mal in der SPD auch waren und ganz viele gemeinsame Kämpfe auch schon bestritten haben im Laufe der Zeit. Zum Beispiel als linker Flügel der SPD gegen die Reformisten innerhalb der SPD und sowas. Also das sozusagen muss man sich, glaube ich, vor Augen halten, dass die Kreise der Linken innerhalb der sozialistischen Arbeiterbewegung, gerade der Intellektuellen, von denen man heute meistens noch weiß, weil sie durch Schriften und so einigermaßen wirkmächtig gewesen sind innerhalb dieser Bewegung irgendwie auf eine nachvollziehbare Art von heute aus, so, dass das ein Kreis von Leuten ist, der sich sehr gut kennt, über Jahrzehnte hinweg auch teilweise, also so auch 33 noch kennt oder so, oder man kennt jemanden, der jemanden kennt, also wisst ihr, was ich meine? Es ist sozusagen wie so ein Netzwerk von Leuten, die alle mehr oder weniger miteinander zusammenhängen und sozusagen sich gegenseitig auch Möglichkeiten zuschustern. Und die dann zum Beispiel sozusagen diese Rätekommunisten innerhalb der sozialistischen Arbeiterjugend eine ganz aktive Bildungsarbeit entfalten. Also die waren immer schon stark in der Bildungsarbeit, mehr als die Reformisten. Die haben auf Bildungsarbeit nie so viel Wert gelegt. Denen war wichtig, dass Leute dann überhaupt irgendwelche Kompetenzen haben. So. Und was machen Leute wie Bernhard Reichenbach? Der fährt durch den Niederrhein und durchs Ruhrgebiet und hält lauter Vorträge und Schulungsabende bei Gruppen der sozialistischen Arbeiterjugend ab. Also so. Und bildet damit wieder einen Teil von Leuten, die dann Teil so einer rätekommunistischen Widerstandsgruppe Rote Kämpfer werden und so. Also sozusagen, so ist halt so eine ganz seltsam verzahnte Organisation. Genau, und so, genau, ja, im Prinzip. Was vielleicht auch noch gesagt werden muss, der SAJ ist das, hier haben wir geschrieben, die SAJ hatte 100.000 Mitglieder auf ihrer Hochzeit. Am Ende, zum Ende hin war es nur noch die Hälfte an Mitgliedern, weil ganz, ganz viele Leute der SAJ bzw. der SPD auch nicht mehr zugetraut haben, noch irgendwie im Kampf gegen Faschismus irgendwie ein wirkungsvolles Element zu finden. Bei den kommunistischen Jugendorganisationen ist es genau andersrum, so, das werden wir gleich auch noch sehen. Also sind die dann dahin gegangen? Gab es eine Bewegung? Oder? Ja, es gab ja teilweise Spaltungen, dadurch sind viele Leute raus, mit Sicherheit sind. Oder es gibt auch mit Sicherheit Leute, die rübergegangen sind oder halt selber aufgehört haben, irgendwie politisch aktiv zu sein, beziehungsweise dann. Muss ich auch ein bisschen vor Augen halten, dass eine Entwicklung der Arbeiterbewegung halt gibt, so bis 23 gibt es eine revolutionäre Hochphase, alle sind voller Hoffnung und so. Dann kommt dazu 1918, erste Mal sozusagen demokratische Republik auf deutschem Boden, gleiches Wahlrecht für Männer und Frauen, ne? Übelst früh in der Geschichte, wenn man mal so vergleicht mit der Schweiz zum Beispiel, wo es in den 70er Jahren gekommen ist und so, ne? Sozusagen gleiches Wahlrecht für Arbeiter und Bürger, sozusagen erster Reichspräsident Friedrich Ebert, jemand, der Sattler gelernt hat als junger Mann, also sozusagen Arbeiter, der bis zum Reichspräsidenten Präsidenten auf, also sozusagen bis zum Reichspräsidenten aufgestiegen ist und so. Das hat sozusagen so eine ganz massive Sogwirkung auf Arbeiterjugendliche gehabt, sich da einzubringen auch und so sozusagen. Das ist unsere Gesellschaft. Wer hat das denn erkämpft? Ja, das hat die Arbeiterbewegung erkämpft. So. Und also und das war auch was sozusagen, was die Leute geprägt hat. Also so die Vorstellung, das haben wir erkämpft, das haben wir gemacht. So Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold ist sowas wie der Rote Frontkämpferbund der SPD, ne? So, also so ja, semi-militaristischer Verband von Leuten, die so zum Schutz der Republik sich gegründet haben. Und wo auch so dieses Weimarer Republik, Demokratie ohne Demokraten und so, wie die Bürger das immer so ein bisschen nennen, ne? So ein bisschen stimmt das halt auch. Große Teile der Beamtenschaft, der Bürger und so, waren keine Anhänger der bürgerlichen Demokratie, sondern diejenigen, die bürgerliche Demokratie gemacht haben, war halt die SPD sozusagen mit den Arbeitern und sozusagen dadurch, dass sie auch ganz viele Verwaltungspositionen vor Schiffengerichte sozusagen, Handwerkskammern und so, da saßen übelst viele sozialdemokratische Arbeiter, die Sachen aufgepasst haben schon vor 1914 und die dann sozusagen zum Tragen gekommen sind nach 1918, nach dem Ersten Weltkrieg, als das gegründet wurde. Gleichzeitig, die wollten aber auch nie darüber hinaus und sozusagen, das hat aber auch zu Reibereien geführt, also sozusagen dieses, man war schon zufrieden, dass es das gab und man hatte so eine so das Gefühl, ja, jetzt sozusagen haben wir erstmal bürgerliche Republik, das wollen wir auch nicht gefährden zum Beispiel durch irgendwelche Putschversuche oder so in der Anfangszeit, war glaube ich auch ein wichtiger Punkt für viele und sozusagen, aber jetzt entwickelt sich alles sozusagen Richtung Sozialismus, es geht bergauf und so und dann geht es aber in der Weimarer Republik gar nicht bergauf. Und die SPD ist übelst wankelmütig, unterstützt immer wieder rechtsextreme Freikultur. Also, keine Ahnung, das ist doch das, also, ne? Überall, wo es Revolutionsversuche gibt, Versuche gibt, weiterzugehen, unterstützt die SPD irgendwelche rechtsradikalen Kräfte, um die Arbeiter totzuschießen. So. Also, so, und das ist, glaube ich, auch für die Leute zum Teil durchaus ein Problem im Laufe der Zeit und so. Die junge Leute kommen nicht mehr so leicht dazu. Also, so. Da gibt es halt Spaltung, so indifferente Haltung gegen Nationalsozialismus. Ne? So, das ist so übelst der große Punkt gewesen Anfang der 30er Jahre für junge Arbeiter, also so organisierte, dass sie gesagt haben, wir müssen doch was gegen die Nazis tun. Guck doch mal, das, was wir hier erkämpft haben, bürgerliche Demokratie, die stellen die Nazis übelst krass in Frage. Dafür gegen müssen wir vorgehen, auch mit Gewalt. Das müssen wir sozusagen schützen. Wir müssen uns zusammentun, organisieren. Ja, die SPD hat die Hände in den Schoß gelegt, nichts getan. Und so, also so. Ja, was ich vielleicht noch kurz ansprechen wollte, war so, also gerade als dann nochmal so Anfang 30er Jahre, so um die Abspaltung halt SAPD und so weiter geht, so vor allem auch in Bezug auf die Jugendorganisation, dass sich da ja vor allem, also es ist halt durchaus zahlenmäßig eher so eine kleinere Abspaltung ergeben hat, dass das aber halt vor allem so die aktiven Leute waren, so, die sich da halt explizit eingebracht haben, dann war nicht auf so einem, ja, auf so einem nicht auf so einen identitären Zusammenhang, sondern halt irgendwie mitgekommen. Genau. Also und sowas wie Panzerkreuzer zum Beispiel, ich glaube, wann ist das? 31, 32? Dann gibt es so eine Panzerkreuzer-Kreditabstimmung, wo im Haushalt sozusagen des Reichstags Geld eingestellt ist für Panzerkreuzerflotte so. Irgendwie, also sozusagen Parlament bewilligt Haushalte, ne? Im Haushalt gibt es eine Position Panzerkreuzer sozusagen und die SPD stimmt dafür sozusagen. Auch das war zum Beispiel nochmal Anfang der 30er Jahre übelst das krasse Ding für viele Arbeiterjugendliche Linke zu sagen, das kann doch nicht sein sozusagen, wir haben doch 1914 schon den Fehler gemacht, für den Krieg zu stimmen und so und Kriegskredite zu bewilligen. Wie kann sich das denn jetzt wiederholen, ohne dass das ein großer Skandal ist und so. Und also auch das hat nochmal dazu geführt, dass die eher viel verloren haben, während die KPD, die dagegen relativ konsequent vorgegangen ist, so halt ganz viele Leute dazu gewonnen hat. Ja, wichtige zentrale Veranstaltung der Arbeiterjugend, man die sogenannten Arbeiterjugendtage, die gab es einerseits regional, hier ist ein Plakat vom Mitteldeutschen Jugendtag 1924 in Leipzig, die gab es aber auch reichsweit. Der erste Arbeiterjugendtag war 1920 in Weimar. Da waren, ich weiß gar nicht, waren gar nicht so viele, ich glaube 2000 Jugendliche oder so war es aus ganz, ja, ich glaube 2000 Jugendliche aus ganz Deutschland sozusagen, aber es hatte eine übelst krasse Sogwirkung. Also nach dem Ersten Weltkrieg ist im Prinzip so, dass Teile der bürgerlichen Jugendbewegung überschwappen auf die Arbeiterjugendbewegung und zwar vor allen Dingen aus politischen Gründen und zwar aus der Vorstellung heraus zu sagen, guck doch mal, was unsere Eltern angerichtet haben sozusagen, denn ganzes Gerede von Kultur, Zivilisation und so weiter, wohin hat uns das denn geführt? In die tiefste Barbarei. Also bei Benjamin zum Beispiel findet man in diesen Aufsätzen Erfahrung und Erfahrung in Armut zum Beispiel findet man noch so sehr starke Anklänge, das sind so ganz frühe Aufsätze, sehr starke Anklänge. Erfahrung in Armut später, aber sozusagen knüpft an diesen Erfahrungsaufsatz ganz starke Anklänge an diese Jugendbewegung, dass gesagt wird, ja, was nützt einem denn die Erfahrung, mit denen die Alten uns immer kommen, ne? Wohin hat uns die Erfahrung denn geführt? Ja, nur in die Scheiße sozusagen. Und das sozusagen ist sehr stark übergegangen auf die Arbeiterjugendbewegung und nach außen sieht das erstmal aus, als wäre die entpolitisiert. Die tanzen so im Ringelrei und so, singen ganz viele Volkslieder, machen eine Kundgebung zu Goethe und so, rufen zum Schutz der Republik auf und sowas alles. So, das Interessante daran ist aber, dass sich da was entwickelt, was sozusagen auch ein Fortschritt gegenüber der alten Arbeiterjugendbewegung sozusagen im Schatten der Partei ist. Nämlich sowas wie Selbstständigkeit der Jugend gegen das, was die Alten erzählen. Also, dass sozusagen man sich nicht mehr sehen will als bloßes Anhängsel der Erwachsenenpartei, was ausführt, was die Erwachsenen einem sagen, sondern eine eigene Ständigkeit möchte. Hamburg zum Beispiel, die auch sehr stark waren im Kampf gegen den Ersten Weltkrieg zum Beispiel, so, die sind sehr stark jugendbewegt und so. Und dann, also, dann gibt es ein ganz interessantes Ding, dass sozusagen dann in der sozialistischen Arbeiterjugend wird das ganz stark diskutiert und am Anfang ist man übelst froh darüber, dass das passiert, weil einfach dadurch unglaublich viele Jugendliche zur sozialistischen Arbeiterjugend kommen. Also Weimar muss ein unglaublich krasses Erlebnis gewesen sein 1920. Alle erzählen davon, alle reden darüber, jeder erzählt das Freunden und die sozialistische Arbeiterjugend weg, oder damals gab es sie noch nicht als Verband, aber sozusagen deren Vorläuferorganisation wächst übelst krass in ganz kurzer Zeit sozusagen wegen diesem Erlebnis, was die Leute davon erzählen. Ganz viele Leute aus dem ganzen Reichsgebiet kennengelernt, mit dem diskutiert, geredet, sozusagen gefeiert, gespielt und so. Und am Anfang wird sozusagen das total positiv verwertet und dann wandelt sich das. Dann kommt auf einmal die Partei und sagt, ja, das war alles total unpolitisch. Und sozusagen bei den Stimmen, die das als unpolitisch und problematisch abtun, gibt es zwei Stimmen. Die einen, die wirklich beklagen, dass es unpolitisch ist, also dass sozusagen gegenüber sowas wie Tanzen und Kultur das zurücksteht, und aber vor allen Dingen auch einen großen Flügel, der Angst hat, dass die Partei den Einfluss auf die Jugendlichen verliert. Also das ist ein ganz massiver Teil und dann im Laufe der Zeit entwickelt sich das auseinander, dass sozusagen ein Teil derjenigen, die die inhaltlichen Probleme hatte, schwenkt überhaupt diesen Jugendbewegungsteil, der Jugendbewegungsteil politisiert sich ein bisschen und so, und sozusagen eigentlich bildet sich sowas wie eine eigenständige Jugendbewegung, eine proletarische heraus, innerhalb der sozialistischen Arbeiterjugend, die nicht mehr sich gängeln lassen will von der Partei. Hier sozusagen sehen wir jetzt ein Bild vom... Wir hatten das mal, als wir das im Zusammenhang mit sozialistischer Erziehung behandelt haben, dass durchaus die Ansichten halt gab, so dass man so, im Prinzip so quasi unabhängig so ein bisschen so von der Qualität der vermittelten Kritik immer was Wertvolles ist, also resultierend aus so, was ist, so aus den Kinderrepubliken, eben halt so ein Gemeinschaftsgefühl immer mitzubekommen, so von wegen so nicht entfremdeter Arbeit, so, dass man ein Gemeinschaftserlebnis hat, dass man gemeinsam etwas schaffen kann und so weiter und so fort. Also da würde mich mal interessieren, also wenn eben halt so, also wenn es diese krassen Gegenüberstellung gab, auf der einen Seite halt so diese Arbeiter- oder diese Arbeiterjugendtage, auf der einen Seite halt so als positiv bewertet wurden, auf der anderen Seite halt so eine Politisierung befürchtet worden ist oder beklagt wurde, ob es da vielleicht so Parallelen gibt, dass man dann halt so, also das wurde dann halt teilweise so die Schlüsse gezogen worden, okay, egal wie schlecht so die inhaltliche Vermittlung ist, so, die man teilweise so bei so Kinderrepubliken so teilweise hat, so, dass aber so dieses Gemeinschaftserlebnis, so dass man so eine Zugehörigkeit zu wirklich zu einer Klasse eben halt dann halt fühlt und mitbekommt, dass man halt so quasi so nicht entfremdete Arbeit eben halt vollziehen muss, ob das da vielleicht teilweise auch schon so mit reingespielt hat. Ich würde sagen, ja und nein. Also sozusagen dies mit dem Gemeinschaftsgefühl ist ein übelst wichtiger Punkt da gewesen. Also so, dass also gerade so für Weimar 1920 und so und auch in den Gruppen insgesamt, aber dieses, dass es noch weniger um politische Inhalte ging, sondern um dieses Lernen, dass man Teil einer Klasse ist und so, das ist eher auf diesen Kinderbereich bezogen gewesen. Also bei der SDJ sind schon so tagespolitische Debatten durchaus, also haben durchaus eine Rolle gespielt und waren auch gewollt, obwohl auch da sozusagen für viele das sowas wie gemeinsame Freizeitaktivität war, wegfahren und sowas, also so... Der Retzler beschreibt das einmal so sozusagen für die Zeit vor dem Ersten Weltkrieg und sagt, ja, die Arbeiterjugend war eigentlich eine relativ harmlose Veranstaltung. Also da sind Leute zusammengekommen, haben miteinander über was geredet, sich ein bisschen gebildet, schöne Literatur gelesen und so, sind sonntags mal zusammen weggefahren oder so, aber das waren keine Kaderkampforganisationen oder sowas. Also so, da ging es nicht darum, dass Leute zu krassen Klassenkämpfern erzogen werden und sich kadermäßig organisieren. Also das war sozusagen eher beim KJVD das Programm, sondern sozusagen sowohl vor 1914 als auch noch 1918 war alles so ein bisschen... Ja, man trifft sich halt und diskutiert, worüber man will. Und ein Teil hat politische Bildung gemacht und ein Teil halt nicht, sozusagen. Es gibt da so dieses Phänomen Blaue Blume, heißt das sozusagen. Das ist so im im Ruhrgebiet ganz stark gewesen, zum Beispiel eine Zeit lang. Das ist so, ja, die sind einfach nur zusammen weggefahren. Das waren halt Leute, die waren in einer ähnlichen Lebenssituation, haben oft in den gleichen Werken gearbeitet, in dem gleichen Viertel gewohnt und so, haben lange gearbeitet, sich einmal die Woche getroffen, gespielt, Theaterstücke gemacht und sonntags sind seit in die Natur zum Wandern gefahren. Und die haben einfach nur Kontrastprogramme gesucht zu ihrem ätzenden Alltag. So. Und sozusagen, und aber gleichzeitig gibt es dann wieder Gegenbewegungen gegen sowas. Also dann ist es alles übelst entpolitisiert, ja, und dann kommen sozusagen ein paar Gruppen in der sozialistischen Arbeiterjugend daher und sagen, boah, nee, das ist uns alles viel zu unpolitisch und sowas. Wir wollen doch nicht nur rausfahren. Ja, wir wollen auch rausfahren, aber wir wollen nicht nur rausfahren. Wir wollen auch was Spannendes machen, also sozusagen, wir wollen auch was diskutieren, was mit unserem Leben zu tun hat. Wir wollen verstehen, warum wir so leben. Also so, weiß nicht, dieses Gemeinschaftsgefühl ist eher im Kinderbereich, dass das so als zentraler Erziehungsinhalt ist. Aber ist das nicht, also war das tatsächlich so impolitisiert oder wurde das eher so an, von draußen herangetragen, von wegen so, ja, das ist ja kein politischer Kampf? Nee, es war tatsächlich so politisiert, also oder gemischt. Es hat so, dadurch, dass es so föderalistisch aufgebaut war, haben ja alle so ein bisschen gemacht, was sie wollten. So. Aber es gab auch einfach Gruppen, die haben keinen großen politischen Anspruch gehabt. Die waren halt Teil der organisierten Arbeiterbewegung, die haben ihr Leben da verbracht, die kamen aus sozialdemokratischen Elternhäusern, die haben beim Wahlkampf geholfen und so, aber die haben keine großartigen politischen Debatten geführt, inhaltlich oder so. Also so, solche Gruppen gab es auch, aber halt nicht nur, sondern gab auch welche, die wollten einfach nur ihre Freizeit zusammen verbringen. Also man muss sich vor Augen halten, das ist eine Zeit, sowas wie Jugendkulturen oder Subkulturen, die unabhängig von Verbänden Freizeit haben oder sowas, oder sich das zusammen organisieren, gibt's nicht. Die haben auch kein Geld, ihre Zeiten irgendwie großartig irgendwie zu verbringen, alleine oder mit Freunden. Ne? Die können nicht mit 5 Freunden ins Center Park fahren. Also so, was für Möglichkeiten hat man denn? Ja, man hat die Möglichkeit sozusagen bei Naturfreunden oder bei der sozialistischen Arbeiterjugend Mitglied zu sein, mit denen wegzufahren am Wochenende auf deren Häuser oder so. Also so, keine Ahnung, so. Es hat, gibt keinen Fernseher, gibt keinen Computer. Ne? Was machen die Leute? Ja, Volkstanz. Fahrradfahren, wegfahren so und miteinander tanzen und sich kennenlernen und dann See fahren, da Lieder singen zusammen und so. Das sind halt die Aktivitäten, also Freizeitaktivitäten, die die Leute hatten und halt mit den Leuten, mit denen sie zusammengearbeitet und gelebt haben. Aber das war das dann eher so das, was die Leute zu solchen Vereinen dann getrieben haben, oder war das dann eher so in der Vorkriegszeit, dass man im Prinzip dann so als Arbeiterjugendlicher, dass einem dann halt die politische Aktivität außerhalb von sowas eben halt eher verboten wird? Ich glaube, es ist beides. Also es ist immer so gewesen, Leute sind da hingekommen, weil ihre Eltern Sozialdemokraten waren. Und sozusagen, ja, da ist man halt in die Arbeiterjugendvereine gegangen. Die sind aber auch da hingegangen, weil zum Beispiel die Arbeiterjugendvereine, die haben Heime betrieben, also sowas wie offene Türen, würde man heute sagen, ne? Geleitet von irgendwelchen sozialdemokratischen Funktionären, wo man hingehen konnte, diskutieren konnte, Veranstaltungsorte hatte sozusagen für Tanz und sozusagen Lieder, aber auch für Diskussionen und so. Also so, das gab es halt auch. Oder es gab halt auch Leute, die sind aus Human, also keine Ahnung, die meisten so. So ist, also die wenigsten sind dazu gekommen, so weil sie Marx und Engels gelesen haben und gedacht haben, ach krass, Sozialismus sozusagen, wissenschaftliche Weltanschauung, bla bla bla, das ist ein tolles Ding, Marxismus, jetzt gehe ich mal dahin und organisiere mich da krass. Und das ist sowas wie, ja, das ist halt die Zukunft der Sozialismus oder ja, wir brauchen eine andere Gesellschaft, wir brauchen Gerechtigkeit, Humanität und sowas, einen anderen Umgang der Menschen miteinander, das Elend, in dem ich lebe, muss ein Ende. Also das waren in der Regel die Gründe, warum die Leute dazu gekommen sind. Und ich glaube, das war zum Beispiel beim KJVD, sozusagen, die Leute haben auch nicht krass was gelesen und sind dann zum kommunistischen Jugendverband gekommen, sondern auch die sind aus irgendwelchen relativ schwammigen Gründen dazu gekommen, weil sie sagten, die KPD kann was verändern oder weil die auch Suppenküchen hatten zum Teil, weil sozusagen sie dachten, ja, die haben sich für Arbeitsschutz eingesetzt. Also so ein ganz großes Thema, der SAJ und später dann noch des kommunistischen Jugendverbands so ab 23 so, ist halt die Themen, was sind eigentlich die Arbeits- und Lebensbedingungen von Jugendlichen? Unter was für Bedingungen müssen die arbeiten? Was für Arbeitsschutzänderungen wollen wir da haben? Arbeitszeitbeschränkungen? Ich würde sagen, muss sowas wie Schule, die bei zur Ausbildung dazugehört, findet das in der Freizeit oder in der Arbeitszeit statt? Ne? Musst du nach 14 Stunden arbeiten? Musst du dann nur in die Schule gehen sozusagen fürs Unternehmen? Oder musst du da sozusagen, gehört das zu deiner Arbeitszeit und so? Wie ist es eigentlich mit Lehrgeld und so? Musst du das zahlen oder kriegst du einen kleinen Lohn? Was darf dein Meister eigentlich? Darf der dich verprügeln oder darf der das nicht? Also so, all solche Sachen sozusagen haben, glaube ich, die größere Rolle. Also so gespielt, so warum Leute dann noch dazugekommen sind. Hier sieht man dann sozusagen so ein Bild, Vorwärts im Geiste Leniens, 23.07. bis 29.07.1928, KJD, Kommunistische Jugend Deutschlands, also Kommunistische Jugendverband Deutschlands, der KPD, die Jugendorganisation, Vorwärts im Geiste Lenins, mit so nackigen Typen so. Und so einem grimmigen um ja, links ist so ein Hipster. Die haben alle eine Hose an. Wie waren die dann drauf so, ne? Also jetzt sehen wir hier gerade so eine halbstarken. Aber waren die halt wirklich so, dass das jetzt nur eine Pose für das Foto oder war das jetzt, waren die jetzt so übelst kämpferisch? sich da schon immer schon auf Straßenschlachten vorbereitet oder so? Oder wie sieht das aus? Also 28 KJVD, ja. Also sowohl SAJ als auch KJVD, gerade so in der Endzeit der Weimarer Republik, haben sich oft geschlagen, entweder untereinander oder mit der Hitlerjugend so. Ja. Kam schon häufig vor. Und sozusagen, du hast zum Beispiel auch so aus dem kommunistischen Jugendverband, kamen auch viele aus dem Roten Frontkämpferbund und so. Also so, du hast schon. Also bei der KPD und beim KJVD noch mal stärker als bei der SAJ und sozusagen in der SPD, aber du hast so dieses militaristische, sozusagen männerbündische, gibt es schon auf eine krasse Art da halt. Und gleichzeitig ist so, dass sie sozusagen alle so ein bisschen halbstark aussehen. Das liegt, also so, das liegt, glaube ich, daran, schlechte Ernährungssituation, harte körperliche Arbeit in der Regel, so Umgangsformen, die jetzt auch nicht so gerade, also so, keine Ahnung, die Eltern haben in der Regel ihre Kinder häufiger geschlagen, in Arbeiterfamilien auch, so, also in Bürgerfamilien auch, aber in Arbeiterfamilien halt auch. Die haben sich untereinander geschlagen, sozusagen, die haben Banden gebildet, gerade als kleine Kinder so, ne? Da hatte jede Straße ihre eigene Bande, die sich mit anderen Straßenbanden geprügelt hat und so. Also sowas, was sich auch so ein bisschen in die 60er, 70er Jahre eigentlich hineingehalten hat, auch in Deutschland. Also so, wo auch, also ich weiß nicht, in meiner Jugend war das nicht mehr so, dass jede Straße ihre Bande hatte. Also wenn ich sozusagen mal mit irgendwie Leuten, die 10 Jahre älter sind als mein Vater, rede, in so Ruhrgebietsstädten, da war das, also da war das normal. Da hatte jede Straße die eine eigene Bande und die Kinder der Straße haben sich mit den Kindern der anderen Straße gekloppt. Und wenn sozusagen Kinder aus dem anderen Viertel kamen, haben sich die Kinder aus den unterschiedlichen Straßen zusammengetan und sich gegen die Kinder vom anderen Viertel gekloppt. Und so. Also, bei dir gibt es das immer noch zu Hause? Ja, natürlich so. 33 gegen 34 so vom Postleitzahl. So. Aber also so... Sowas war, glaube ich, relativ, also so, ja, das war relativ normal. Und was sozusagen beim KJVD auch eine Rolle spielt und wo ja auch was realistisch dran ist, sozusagen so, ja, bürgerliche Gesellschaft sozusagen, wenn man das verändern will, da gehört halt auch Gewalt zu. Also sozusagen dieses Revolution bedeutet doch Gewalt, war da wesentlich stärker ausgeprägt als in der sozialistischen Arbeiterjugend, wo eher viele so auf so einen hinüberwachsenden Sozialismus lange gehofft haben. Also so bis in die frühen 30er, späten 20er. Und welche Rolle haben da, also jetzt bei dem hier, so haben wir ja nur Typen, also außer zwei Frauen? Sieht dann mal ein bisschen aus wie die Herbergsmutter. Ja, ja, genau. Welche Rolle haben Frauen gespielt zu der Zeit? Also hat die Radikalisierung dazu geführt, dass die da rausgekickt worden sind oder waren die integriert und das ist jetzt nur zufällig so ein Bild? Ich würde sagen, ich, also sagt ja vorhin schon sozusagen, Frauen waren immer ein kleiner Teil, ja. Also so. Und je politischer es war, desto weniger Frauen waren dabei in der Regel. Also du hast sowas wie zum Beispiel, wenn du dir die Sachen anguckst, so Spielgruppen, Festgruppen, Volkstanzgruppen innerhalb der SAJ. Gab es Gruppen in der SAJ und dann zum Ortsverein, ne? Dann hast du vielleicht einen Ortsverein gehabt jetzt in, was weiß ich, Erfurt, da waren vielleicht 400 Mitglieder, Erfurt Altstadt oder so. Wahrscheinlich gab es nicht Altstadt, weil da haben die Arbeiter nicht gewohnt, aber hier vorne so Bebelstraße irgendwie, ne? So, dann hast du vielleicht 400 Leute gehabt. Ja, von den 400 Leuten, da gab es dann halt 40 Gruppen so ungefähr, ne? Irgendwie unterschiedliche, die sich immer so getroffen haben mit 5 bis 10 Leuten. Und dann gab es Gruppen, die haben sowas gemacht, dezidiert wie Theater, Volkstanz und so weiter. Und du hast sozusagen keine, also, und du hast schon sowas wie, je inhaltlicher es wird, desto weniger Frauen hast du in der Regel dabei gehabt. Und das liegt, glaube ich, so einerseits in so Erziehungssachen, aber auch, also, so, wie ist es insgesamt gelaufen, die Zusammenhänge der Gruppen irgendwie dann beim KJVD, glaube ich, so liegt einerseits daran, andererseits an diesem Militarismus, dass da weniger Frauen bei war. Gleichzeitig gab es das auch schon immer so. Also so, es gab auch immer Frauen und es gab auch immer Frauen, die Funktionärin waren. Und es gab auch immer, auch in, also so, gibt auch unterschiedliche Gruppen. Zum Beispiel so gibt eine Gruppe um die Tochter von Karl Schröder wohl in der SAJ in Berlin vor 33 so, also um diesen Rettekommunisten, dessen Tochter sozusagen, plus ein paar Freunde von der, waren eine Gruppe, die ganz viel Bildungszeug gemacht haben und wo irgendwie 2 oder 3 Mädchen waren und so, aber so, ja. Das ist wie eine Arbeiterbewegung auch, also es ist ein, man müsste man mit noch eingehen, also müsste man eingehen dann untersuchen so, gibt es glaube ich auch so 1, 2 Sachen zu die Rolle von Mädchen und Frauen in der Arbeiterbewegung. Aber es ist voll auf, dass die auch so versucht wurden, so zu reduzieren auf so Reproduktionsaufgaben innerhalb der Gruppen. So. Und hängt, glaube ich, auch damit zusammen, dass so viele derjenigen, die so erwachsen waren und sich vorgestellt haben, wie sollen die Arbeiter eigentlich leben, die kamen halt übelst oft so aus bürgerlichen Verhältnissen und haben sich das, glaube ich, sozusagen auch als Ideal für die Arbeiter vorgestellt, dass so Mann geht arbeiten, verdient genug, Frau ist zu Hause, kümmert sich um die Kinder, damit die eine vernünftige Erziehung bekommen und so. Übelst herausragende Rolle haben Frauen in der Kinderfreundebewegung gespielt, also bei den kleineren Kindern so. Die haben nämlich zum Beispiel haben so Arbeiterfrauen übelst oft Kindergruppen halt betreut, also so, und also halt sowas. Gleichzeitig passt halt auch wieder in so, also so passt halt auch wieder ins Rollenschema. Das ist eine wichtige Aufgabe so, aber so ist halt, dass sozusagen dann kleinere Kinder von Frauen betreut werden in Gruppen auch über Jahrzehnte hinweg so. Irgendwie ist, also so, passt dann halt auch wieder. KJVD hatte so zur Altersgruppe von 14 bis 23 und ging 1920 aus der Freien Sozialistischen Jugend hervor und war im Gegensatz zur SAJ eine sehr straffe Kaderorganisation, von vornherein auch als Kaderorganisation eher angedacht gewesen. Und genau, hatte sozusagen anfangs relativ wenig, also sozusagen, oder anfangs sozusagen 1922 28.000 Mitglieder, das sozusagen noch auf dieser Revolutionsschiene 22 bis 23, dann sozusagen sinkt es ab 1925 auf 20.000 Mitglieder und steigt dann in der Zeit vor dem Nationalsozialismus auf nochmal auf 50.000 Mitglieder. Und Fried hatte ja schon mal so ein bisschen ausgeführt, warum. So, als dritte Organisation haben wir dann noch die Reichsarbeitsgemeinschaft der Kinderfreunde. Da muss, wobei man dazu sagen muss, also auch die Kommunistische Partei hat auch Kindergruppen unterhalten. Das hat aber relativ schlecht funktioniert, weil dieses Top-Down-Prinzip irgendwie und von oben durchregieren und das dann auch dann in Kindergruppen so durchregieren, hat, glaube ich, auch dazu geführt, dass halt viele Kinder nicht hingegangen sind oder irgendwie. Also es war wohl auch so, dass gerade die kommunistischen Kindergruppen auch eher abnehmend waren. Irgendwie, da sind die Zahlen eher abnehmend über die Jahre, während es bei den Kinderfreunden eigentlich eine ganz andere Entwicklung hatte. Die Kinderfreunde wurden 1923 gegründet und geht auf verschiedene lokale, voneinander unabhängige Gruppen zurück. Gründungsorganisationen sind die verschiedenen Organisationen der sozialdemokratischen Arbeiterbewegung. Ein geistiger Mentor und treibende Kraft der Organisation war Kurt Löwenstein. Soziologischer kurz ein bisschen. Die Kinderfreunde, muss man dazu sagen, also Kinderfreunde ist das Alter von 6 bis 14 Jahre, also ist eine reine pädagogische Organisation, in der dann Erwachsene pädagogische Arbeit mit Kindern gemacht haben. Kurt Löwenstein war der geistige Mentor der Organisation. Der Löwenstein kommt eigentlich aus der reformpädagogischen Bewegung und hat ganz viele so fortschrittliche, basisdemokratische, wie man das auch immer nennen will, Ideen mit in die Arbeiterinnenbewegung gebracht und die dann auch in seiner Organisation den Kinderfreunden dann umgesetzt. Auch USPDler zum Beispiel, also so, der dann wieder zurückgegangen ist und ganz viel so, als die Revolution noch anstand, so auch zum Rätegedanken und so geschrieben hat. Ja. Hier, der aussieht wie Hitler. Das Problem ist nicht. Die Kinderfreundebewegung war ziemlich erfolgreich, muss man so sagen. Während, also sieht man hier ganz gut, das ist aus einer Broschüre, die wurde Anfang 33 noch herausgegeben, kurz bevor sozusagen die Organisation auch verboten wurde. Was auch ganz interessant ist in dem Kontext, ist, Kurt Löwenstein war auch einer der allerersten, die ins Exil gehen musste. Da gab es 1933 ganz zu Anfang schon in dem Völkischen Beobachter einen langen Artikel über ihn und so. Und die Kinderfreunde wurden halt von den Nazis sehr krass angefeindet, so als Volksverweser und irgendwie würden die Disziplin der Jugend kaputt machen und so weiter. Und ist auch schon viel früher ins Exil, musste schon viel früher ins Exil gehen als der SPD-Parteivorstand oder jetzt auch viele Kommunistinnen, die erst einige Monate später ins Exil gegangen sind. Aber auf jeden Fall, genau, 1933 in dieser Broschüre, die noch ganz kurz vor Ende sozusagen rausgegeben wurde, wird es ganz gut dargestellt, wie sich sozusagen die Kinderfreunde über die Jahre entwickelt haben. So irgendwie von 54 Kindergruppen 1923 auf 1100 Kindergruppen in Deutschland angestiegen sind. Wie waren die regional verteilt? War das ausgewogen oder gab es Schwerpunkte? Ja, die Schwerpunkte, wenn ihr das wisst. die Schwerpunkte sind halt auch die Schwerpunkte der Arbeiterinnenbewegung, also die großen Städte Berlin, Ruhrgebiet, also gerade Kinderfreunde waren im Ruhrgebiet sehr stark, Berlin hatte ich ja schon, Hamburg, Bremen, Thüringen, Ostsachsen, sozusagen. Also da, wo es irgendwie auch Proletariat gab und Industrie und so und das. Was sozusagen nochmal ganz interessant ist, so, das ist so ab 23, dass sozusagen sowas kommt, ist jetzt so ein bisschen auch kein Zufall und hängt auch so ein bisschen so mit diesem Abflau revolutionärer Bewegung zusammen. Also so Löwenstein selber, also so dieses Hin, also Revolution steht nicht mehr an, ist sozusagen niedergeschlagen, übelst viele sind im Knast sozusagen, es gibt auch keine große Perspektive darauf und dann widmet man sich sozusagen der Erziehung einer neuen Generation, sowohl bei Löwenstein als auch bei Otto Rühle zum Beispiel, diesem Rettekommunisten, auch die KPD mitgegründet hat, der auch eine Erziehungsorganisation gegründet, aber eher so auf Elternarbeit ausgerichtet ist, also so mit revolutionären Proleten sich darüber verständigt, wie sollte man eigentlich seine Kinder erziehen, der war auch zum Beispiel in der Kinderfreundebewegung, so hat die Literatur von dem eine relativ große Rolle gespielt, also Fried und ich haben auch so im Archiv zum Beispiel von Falken, gab es einen ganz interessanten Brief auch vom Löwenstein an Rühle aus dem mexikanischen Exil schon irgendwie, wo halt so der Löwenstein hat dem Rühle auch schreibt, ja, ihre Bücher bei uns sind ja so voll beliebt und so, und wo halt so die Frage so eines schlechten Kadavergehorsams und der Autorität und wie erzieht man eigentlich Kinder zu selbstständigen Subjekten, die sozusagen Teil einer Klasse sind, aber vernünftig für sich selber Entscheidungen treffen können und auch in der Lage sind, eine zukünftige Gesellschaft bewusst zu gestalten. Das hatte beides auch so voll die große Abgrenzung gegen halt das, was die KPD gemacht hat mit Kindern und Jugendlichen, nämlich die in so krassen Kaderorganisationen von oben nach unten zu Gehorsam zu erziehen und wo gesagt wurde, ja, aber genau dieser Gehorsam hat dazu geführt, dass Revolutionen gescheitert sind auch so und das brauchen wir nicht, wir brauchen Proletenkinder, die halt selbstständig denken können und so, also so. Die Methode der Kinderfreunde, muss man dazu noch sagen, waren sozusagen große Kinderzeltlager, die dann ab 1927 dann eingeführt wurden in diesen großen Kinderzeltlager, die nannten sich Rote Kinderrepubliken und es war eigentlich ein sehr basisdemokratischer Gedanke, der dahinter stand und es war schon sehr die Perspektive halt auch darauf, die Kinder zu befähigen, halt Entscheidungen selbst zu treffen und mitzubestimmen und so, aber man muss schon sagen, sehr stark so am sozusagen an der Weimarer Republik auch orientiert. Wie kann man das denn verstehen, wenn du sagst, die Methode von diesen Zeltlagern war basisdemokratisch? Heißt das, die haben sich dann, wenn das Zeltlager losging, zusammengesetzt und sich überlegt, was sie machen wollen die nächsten zwei Wochen? Oder also weißt du da genaueres drüber, weil das ja irgendwie die, das war ja sowieso erstmal so, dass sozusagen die Kinder, die ins Zeltlager gefahren sind, kannten sie, waren ja sowieso schon das ganze Jahr über in festen Gruppen zusammengefasst und haben sich das ganze Jahr über schon getroffen und sind dann zusammen ins Zeltlager gefahren und dann im Zeltlager wurde dann gab es dann dieses Kinderparlament, so nannte sich das, in dem dann sozusagen jede Zeltlagergruppe dann einen Vertreter hingeschickt hat und in dem dann irgendwie auch relativ viele Entscheidungen dann getroffen wurden. Da ist jetzt irgendwie übers Essen, was irgendwie dann irgendwann zu essen gibt oder halt auch so Entscheidungen, was jetzt wann irgendwie wie organisiert wird. Alles wurde so von Kindern gemacht, ne? Also die Zelte wurden aufgebaut, wurde ausgesucht, wo sollen die Zelte hingestellt werden, haben die Kinder gemacht, die haben selber das Material rangeschafft, die haben sozusagen Gruppen gebildet von Leuten, die sich gut auskannten mit Zelten, die rumgegangen sind, die anderen Zelte kontrolliert haben, sind die ordentlich aufgebaut, dass wenn Sturm kommt, die auch stehen bleiben und so. Die haben, wenn es Streitigkeiten gab, Kindergerichte gehabt, die dann entschieden haben, sozusagen, das ganze gesellschaftliche Leben war durch die Kinder gestaltet und so. Die Erzieher haben zwar auch ein Mitspracherecht gehabt und so und Löwenstein saß auch im Lagerrat und so, aber die haben immer die Minderheit auch gebildet und sozusagen, es ging immer darum, sozusagen, durch tätiges, also durch Tun, Lernen, eine Gesellschaft zu organisieren. Also so, das war immer so. Der Staat im Kleinen, sozusagen, da haben wir es immer genannt. Politisches Tun zu erlernen. Ja. Wenn mich das interessiert, ich habe auch eine Veranstaltung für alles zu lernen. Ganz interessante Broschüre darüber, so von den Kindern selbst gestaltet, von 1929. Also gerade wenn man, also wenn ich mir vorstelle, dass das sozusagen eine Organisation war, die sich auch an Jüngere einfach gerichtet hat, ja, also das waren ja jetzt keine 14- bis 24-Jährigen, die irgendwie, keine Ahnung, so, also wo man, dem man heute dann vielleicht zutraut, Schülervertreter zu sein oder so, sondern, was ja irgendwie auch nichts ist, sondern das sozusagen dann wirklich die Jüngeren irgendwie das dann so gemacht haben. Also das ist halt schwierig. Sich vorzustellen? Ja. Ich glaube, das ist voll der Irrtum darüber, wie jüngere Kinder sind. Das ist so meine Erfahrung im Zeltlager. So bei Falken ist eher, dass es so oft tendenziell mit Kindern vor der Pubertät oft einfacher und reibungsloser geht, gemeinsam Sachen zu entscheiden und so, als sozusagen dann so danach. Weil dieses so, dass so die Kinder so komisch gegeneinander sind, dann so in der Pubertät ab einem bestimmten Alter und so und doch so komischen Hickhack gegeneinander. Also Kinder haben auch Hickhack gegeneinander, aber eher so auf eine andere Art. Dieses so, dass so die einzelnen Kinder aus der Gruppe rausgelöst sind, das ist so ein Ding, was erst in der Pubertät so stark kommt. So. Und irgendwie, also so. Also es ist ja jetzt kein Irrtum, den ich annehme, weil ich die Erfahrung gemacht hätte, man könnte erst mit einem 14-jährigen Zelt aufbauen. Also es ist ja. So, da möchte ich mich doch gegen verwahren. Sondern eher, dass es das sozusagen, wie sich diese gesellschaftliche Vorstellung von dem, was einem Menschen zutraubar ist, gemessen an seinem Alter, irgendwie ja vielleicht auch doch verändert hat. Also klar, man wählt irgendwie Klassensprecher in der Schule in der dritten Klasse, so, aber man gibt denen auch nicht zu viel. Zu man gibt denen, also das ist nö. Ich glaube auch, die Arbeiterinnen-Kindheit sozusagen in der Weimarer Republik war ja auch nochmal was anderes und hat die Kinder auch nochmal ganz anders geprägt als sozusagen und wahrscheinlich dann dadurch auch schon schneller erwachsen geworden. Also so. Man muss ja sagen, die Perspektive war immer zu sagen, wir sind die Zukunft. Irgendwann müssen die Arbeiter alles selber machen. Da gibt es sozusagen keine Chefs mehr, die Sachen entscheiden und so. Keiner, der was für uns macht und so. Wir müssen selber lernen, die Gesellschaft zu gestalten. Und aus der Perspektive heraus haben die so ganz viel gezogen, zu sagen, okay, dann müssen wir das heute auch schon lernen. Wir müssen selbstverantwortlich und sozusagen gucken, wie funktioniert das eigentlich? Wie organisiert man was? Wie kümmert man sich verantwortungsvoll um was? Und so. Hier ist genau der Zeitungsartikel aus dem Vorwärts zu dem Mordüberfall auf Löwenstein, nachdem der Löwenstein danach dann auch ins Exil gehen musste. 27. Februar 33, also so. Also so die Arbeiterorganisationen wurden ja erst nach dem 1. Mai verboten zum Beispiel, also erst 2 Monate später. Das hatte ich ja eben schon kurz gesagt. Also es wurde versucht, ihn zu ermorden. Und es ist aber nicht gelungen. Okay. Genau. Ja, weil Mordüberfall könnte ja auch bedeuten, dass er dann tot war. Nee, nee. Und dann kann man nicht mehr ins Exil gehen. Es gab irgendwie Schüsse auf die Wohnung von dem und so weiter, okay. Und aber haben ihn nicht getroffen und auch nicht das Frau und das Kind von dem. Und die sind dann am nächsten Tag dann ins Exil gegangen. Hier sehen wir noch ein Bild einer SAJ-Veranstaltung. Sonnenwendfeier, auf dem das Hakenkreuz verbrannt wird. Was ist das jetzt für eine Organisation? Die SAJ, die Sozialistische Arbeiterjugend. Das sind hier ja voll ältere Männer alles. Ja. Auf jeden Fall. Wir sind so jüngere, ne? Ja, aber auch eher so am Rand. Und wieso begehen die sozialistischen Arbeiterjugendlichen Sonnenwendfeiern? Also die alten Herren. So wie Volkstanz und so, also so, das war einfach, also so, wie soll ich sagen, dass sowas wie alternativ verbunden ist mit sozusagen so von volkstümlichen Sachen weg und so, ne, das sozusagen kommt so aus der Neuen Linken und ist eigentlich erst in den 60er, 70er Jahren entstanden und also so, sowohl der KJVD als auch die Sozialistische Arbeiterjugend und so, die haben immer alle Sonnenwendfeiern gemacht und die haben alle Volksmusik, also so Volkstänze und Volkslieder und so gesungen, also so, sozusagen. Also es ist auch immer